So, nach intensivem Gegähne, was ich vorher irgendwie immer habe, diese Gähnanfälle. Ja, bereite ich mich jetzt mal so langsam vor. Twitter ist an, das läuft aber auch eher im Hintergrund, das ist immer nicht so wichtig, was da eigentlich läuft. Aber vielleicht kommt mal doch was dazu. Vorne habe ich dann die 1000 Mics und das Webtelefon. Und viel mehr will ich da ja auch gar nicht haben nachher. Will ich den Chat sehen können. Und das muss dann auch sozusagen reichen, weil umso mehr Quellen da von irgendwoher dazukommen, umso abgelenkter ist man. Und das ist nicht schön für den Hörer, das ist nicht schön für den Gast, das ist nicht schön für irgendwen. Das will man nicht. Ja, heute werden wir dann ja den Datenchef haben, das muss ich ja nachher alles nochmal ansagen, nicht, dass ich jetzt alles erzähle, was ich nachher nochmal erzähle. Und wir sind halt das erste Mal bei der Hörsuppe gelistet. Coole Seite, erzähle ich nachher auch am Anfang nochmal kurz was. Und ich weiß so gar nicht, was jetzt kommt. Also, ob die mir 100 Hörer bringen, die mich alle hassen, weil sie eigentlich gar keinen Geocache-Interessierten sind. Keine Ahnung, also bin ich sehr gespannt drauf, wie was das so bringt. Also, werden wir sehen. Ja, was gibt's sonst noch vorher zu sagen? Ja, das ist das letzte Mal dieses Jahr. Das nächste Mal kommen dann die Schlemmercacher. Das ist dann, ja, weiß ich auch noch nicht, ob wir dann Jahresrückblick machen oder ob wir ins neue Jahr gucken. Naja, ist der 1.1. eigentlich, müsste man ins neue Jahr gucken. Aber wie bei uns immer, planen wir mal nicht allzu viel. Ergibt sich meistens sowieso was völlig anderes, ja. Wenn man Tee noch ein bisschen trinken hier, bevor der kalt wird, weil nachher während des Sprechens ist natürlich schwierig und dann wird er schnell kalt. Ja, was habe ich noch? Meinen Adventskalender habe ich fast ausgepackt. Den 24. lasse ich jetzt auch tatsächlich bis morgen liegen. Liebes Vielweib, ich danke dir nochmal dafür. Also das war echt eine tolle Vorweihnachtszeit mit so einem Kalender, mit so einem selbstgebastelten. Das war echt toll gemacht. Also das hat uns schon angefasst hier. Und jetzt, Nervosität steigt natürlich auch bei mir. Nervös bin ich eh schon immer. Und dann heute eben mit diesem kleinen Zusatz noch da, wer weiß, was von der Hörsuppe kommt. Ja, keine Ahnung. Das macht einen nicht unbedingt ruhiger. Aber das kenne ich ja jetzt von den letzten Malen. Und ja, so schlimm wird es dann auch nicht. Mal sehen, wenn es jetzt nicht zu lange dauert, dann wollte ich auch um Mitternacht zum Heiligmorgen-Event. Ich hoffe, das klappt. Heike kann leider nicht mit. Die hat sich sozusagen krank gemeldet. Leider. Hat vorhin Halsschweh bekommen und hat ja keinen Sinn. So, einzige Alternative ohne Tatort. Ja, okay, dann haben wir sogar noch ein, zwei extra Hörer. Der Datenchef scheint einige mitzubringen, die ihn sehr mögen. Wir kennen uns ja auch gar nicht. Das ist ja auch immer das Interessante, finde ich, an dieser Variante. Ich werde jetzt auch einfach mal online gehen, glaube ich, weil es ist 19 Uhr. 9, wohl, nee, 30 Sekunden vorher, da sind dann einige. Ja, nicht völlig zu Unrecht, auch ein bisschen genervt. Die wollen das von Anfang an hören und das sollen sie auch tun. So, jetzt nochmal versuchen, nochmal einmal zu gähnen. Jetzt noch einer online, hoffentlich ruft mich über Skype kein zweiter an, das wäre schon schlecht. Was suchen die? Die suchen... Den Chat habe ich schon im Auge, wo ist der? Such mir den Wolf. Muss ich mal schnell antworten auf der 1000 Mikes Seite. So, und jetzt gehen wir nämlich mal online, denke ich mal. Ich hoffe, ja, da fragt er mich ab, alles klar, das vermisste ich eben schon so ein bisschen. Okay. Willkommen bei 1000 Mikes. Bitte drück die Sterne, du bist live on air. Ja, jetzt hätte es doch mal fast ohne Problem gestartet, aber leider, wie ihr seht, Windows 8 verscheißert mich immer wieder. Die Lautstärke-Einstellung für den Chrome für den Chrome-Browser verliert er immer gerne mal wieder und startet dann viel zu laut. Sorry dafür, aber ich glaube, ich habe es ja schnell genug runtergeregelt. Wir wollen auch gar nicht so lange vorwegkriegen, beziehungsweise ich. Aber ein, zwei Sachen habe ich dann doch. Ich muss mal hier erstmal meine Technik ein bisschen auf Stand bringen. Okay, den Chat kann ich sehen. Auch euch einen schönen guten Abend. Soundloop, ja, habe ich gerade gemerkt. Zwei, drei Worte vorweg möchte ich trotzdem loswerden. Vielleicht mal zu diesem Format. Also es ist so, dass ich mich jetzt bei der Hörsuppe, das ist also Hörsuppe mit oe.de, gemeldet, angemeldet, da weiß ich gar nicht richtig den Begriff. Das ist auch wieder einer dieser vielen Verrückten, wo man kaum glauben kann, was die sich für Arbeit machen, der praktisch eine Webseite führt, auf der so zig Podcasts gelistet sind und wann die live senden und wann die überhaupt senden und wer was Neues rausgebracht hat mit Kalender. Also wer so ein bisschen Podcast-fanatisch ist oder werden möchte oder sich immer mehr dafür interessiert, hörsuppe.de kann ich eigentlich nur empfehlen. Also das ist schon ziemlich grandios. Da habe ich mich halt listen lassen und war erst nicht so ganz sicher, weil wir sind ja nun doch ein Sparten-Podcast und auch wenn Geocaching mittlerweile in aller Munde ist, bleibt es ja doch eine gewisse Sparte und wenn ich da jetzt gelistet werde, hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht Zuhörer kommen, die mit Geocaching gar nichts anfangen können, aber wir lassen es einfach mal drauf ankommen. Ich glaube, so schlimm wird schon nicht. Und wer jetzt kurz den Gedanken hat, oh, da fahren Muggels was von Geocachen. Ja, das mag sein. Da müssen wir mit leben. Oh, jetzt habe ich Verbindungsfehler, sagt. Ach du Scheiße. Willkommen bei 1000 Mikes. Ja. Bitte, du bist live on air. Ja, vor allen Dingen hatte ich jetzt eben gerade einen Abbruch. Das muss ich mal im Auge behalten. Also 1000 Mikes lief auch schon mal stabiler vor sich hin, muss ich mal gestehen. Das macht mich im Moment gerade so ein bisschen unglücklich. Aber ich behalte es mal im Auge und versuche das mal in den Griff zu kriegen. Ja, Themenpunkt, Schwerpunkt Cachen. Wie gesagt, kann natürlich sein, dass jetzt auch mal ein paar Muggels dazwischen hauen. Jetzt ist der schon wieder abgebogen oder was? Nee, diesmal Gott sei Dank nicht. Ich muss ihn tatsächlich diesmal im Auge behalten. Der bügelt mir hier ewig die Connection weg. Ah, super. In letzter Zeit, Verbindungsfehler. Ich glaube es einfach nicht. Oh. Ja, Moment, da muss ich mal eben gucken. Willkommen bei 1000 Mikes. Ah, ich krieg gleich einen Schreikampf. Bitte drück die Sterntaste, um die Übertragung zu starten. Wir haben so ein kleines technisches Problem offensichtlich. Mir fliegt hier immer das Netzwerk. Du bist live on air. Mir fliegt hier dauernd das Netzwerk. Also einen kleinen Moment brauchen wir mal. Ich muss mal dran arbeiten. Oh, das ist ja gruselig. In den Chat ist tatsächlich die Kommentarfunktion bei 1000 Mikes. Der funktioniert eigentlich nur, während ich sende. Und im Moment fliegt mir hier im Kreise und immer wieder die Internetverbindung weg, was echt unfassbar ist. So, mal gucken, ob sie jetzt besser läuft. Ich weiß es nicht, was heute los ist. Wie gesagt, Schwerpunkt Geocachen. Kann sein, dass heute auch Muggels dazukommen. Das tut mir leid. Ich sehe das aber heutzutage auch nicht mehr als Problem, weil Geocachen kennt einfach jeder. Und da werde ich auch keine Diskussion ernsthaft drüber führen. So, jetzt hat er hier irgendwie sich scheinbar berappelt, hoffe ich jetzt einfach mal. Ach so, der hat da irgendwelche Wi-Fi-Treiber installiert, deswegen hat er uns wahrscheinlich abgekoppelt. Tut alles, benutzt nicht Windows 8. Lang geredet, kurz gesinnt und schon wieder ist die Connection weg. So, Moment, wir müssen erstmal gucken, ob die Verbindung zu 1000 Mikes bleibt, sonst muss ich wieder neu verbinden. Oh, fuck. So, Verbindungsfehler, ja, super. Und nochmal wieder. Es ist unfassbar. Willkommen bei 1000 Mikes. Du bist live on air. Es ist unfassbar. Mein Windows 8-Rechner tickt hier völlig aus. Also sorry, wenn wir Verbindungsabbrüche haben. Ich versuche das immer möglichst schnell wieder in Gang zu kriegen. Jetzt kriege ich diesen Scheiß-Update da im Hintergrund auch nicht abgebrochen. Ach, leck mir mal, Schee. Das ist aber wirklich... Ich möchte mal eine Sendung machen, wo wir keine Probleme haben. Ja, John, ich will heute Abend auch zum Event. Ich versuche jetzt auch mal möglichst schnell die Verbindung aufzubauen und hoffe, dass es die auch nicht wegbügelt. Das ist aber schwierig. Wir probieren es einfach mal. Ich versuche jetzt mal, den Datenschiff zu erreichen, damit wir einfach mal anfangen. Das ist ja, wird ja sonst hier langsam albern. So, anrufen. Was ist? Anrufen. Oh. Hallo. Hi. Ja, jetzt kann ich dich hören. Ich muss mal den Chat hier beziehungsweise 1000 Mics auf den Ohren ausmachen. So. Sonst hast du ein bisschen doppelt, ja, das glaube ich. Genau. Guten Abend. Ich muss dich mal im Moment einregeln, damit wir uns mal auf eine Lautstärke begeben. Kannst du mich gut hören? Ich höre dich super, beinahe besser als auf Konserve. Ah, okay, dann ist das, dann kommen wir jetzt in etwa hin. Falls das zwischendurch mal abbricht, nicht wundern, dann warte einfach einen Moment. Windows 8 macht da schon wieder merkwürdige Dinge im Hintergrund. Offensichtlich versucht er da irgendwelche Wi-Fi-Treiber zu installieren und disconnectet dabei auch mal eben kurz das normale LAN. Ich hasse diese Software. Ich hörte das gerade schon hier in der Einleitung sozusagen. Musste halt die Kiste mal öfter anmachen, ne? Ich habe ihn extra ja gestern nochmal laufen lassen. Du weißt es ja selber, du hast es ja kurz mitgekriegt. Ja. Also wie gesagt, Windows 8 war kein schöner Griff, aber jetzt ist es mal drauf und ich hoffe, dass es auch mit der Zeit zum Laufen kommt. Wir gehen jetzt raus, es scheint sich jetzt gefangen zu haben. Ansonsten boote ich ihn halt zwischendurch immer mal wieder kurz neu, beziehungsweise verbinde ihn neu und dann kriegen wir das schon geregelt. Ja. Erstmal jetzt mal einen schönen guten Abend zu dir. Ja, ebenso. Freut mich, dass du dich da freiwillig zugemeldet hast, weil für den 23. fehlt ja auch händeringend noch jemand, weil ich wollte unbedingt vor Weihnachten noch einen machen. Ich liebe Weihnachten. Da musste das einfach sein. Ja, das ist dann heute hier so die Love, Peace and Happiness Ausgabe, ne? Ja, fast. Ich gehe danach noch zum Event. Also es ist noch ein mehr dahinter. Aber immerhin. Oh, jetzt will er auch noch neu starten. Nein, Windows, ich möchte jetzt nicht neu starten. Ah, schrecklich. Also es ist sozusagen aber die letzte Ausgabe, ganz klar. Und ich glaube, wir haben heute viele Hörer, weil es nichts anderes gibt außer uns. Ja, es kommt kein Tatort, insofern ist das ganz gut, ja. Der Tatort, das kommt nicht? Nee, Polizeiruf heute. Ah, oh ja, okay, das ist für mich immer dasselbe. Da mache ich jetzt keinen ernsthaften Unterschied. Naja, Geschmackssache. Oh, wie so vieles. Ich sehe gerade, wenn man sich anmeldet, fliegt man aus dem Stream. Also wenn es da größere Probleme gibt, dann sagt mir im Chat Bescheid, aber gut, ich kann euch eh im Moment nicht helfen, also probiert da ein bisschen rum. Vielleicht nochmal vorweg, bevor wir beide anfangen, wollte ich noch ein bisschen eigentlich erst warten mit, aber wir werden auf Dauer wahrscheinlich eh auf MixLR umsteigen. Das macht mir insgesamt einen etwas stabileren Eindruck, ist kostengünstiger und hat keine Hörerbegrenzung. Da wird der Weg hingehen und der Chat wird dann entweder dort stattfinden oder im IRC, das werde ich mir dann aber noch überlegen und das hat auch noch bis Mai Zeit, so lange läuft der Vertrag eh noch mit 1000 Mics, aber die haben einfach zu viele Nachteile, so toll ich sie finde. Okay, hast du Thema mitgebracht? Ja, ich habe mir so ein bisschen was auf den Zettel geschrieben, weil ich nicht so ganz auf blauen Dunst hier losreden wollte. Mhm. Ich habe ein bisschen was auf dem Zettel stehen, ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt totale Sendungsbedürfnis habe und hier unbedingt heute der Gemeinde etwas erzählen muss. Also da bin ich eigentlich eher der Entspanntere. Nein, so. Ich bin ja der gefragt hat. Also das kannst du schon mir in die Schuhe schieben. Aber ich find's halt schön, wenn der Gast so sein Thema ein bisschen hat, dann passt das einfach besser. Ja, ich habe mir jetzt erstmal ein Bierchen aufgemacht und sag mal Prost. Prost. Da kann ich zwischendurch mal sagen, weil John fragt gerade, bei MixLR geht der Chat auch für Apfelnutzer. Das war einer der Gründe, warum ich das dort ausprobiert habe, ja. Ja, ich sag mal, also wenn man das mal so unter normalen Internetgesichtspunkten betrachtet, ist diese Kommentarfunktion hier auch nicht unbedingt als Chat zu bewerten, oder? Ja, da gebe ich dir recht, aber das Problem ist, ich möchte es ja einfach haben. Also ich auch, aber auch meine User. Ich möchte nicht, dass die was installieren müssen. Und muss man schwierig. Ja auch nicht. Also, ja, und deswegen, also wenn mir einer wirklich einen guten Vorschlag hat für einen geileren Chat, ich habe ja auf dich so ein bisschen gehofft, du scheinst ja aus der Gegend zu kommen, hätte ich fast gesagt. Also immer gerne. Ja, tue ich. Also auch jetzt gerade, ich habe den Chat gesucht, der Jeeper ja auch und der Golle auch. Und ja. Ich denke, ist der Jeep. Ich drücke hier Apfel F auf der Seite für Chat suchen. Es steht ja nicht mal Chat drauf, ne? Ja, stimmt. Steht nur, ja, hast du vollkommen recht. Steht nur Kommentar drauf, ja? Ist absolut richtig. Ja, da können wir uns mal irgendwie mal Gedanken machen. Also jetzt so ein Chat ist jetzt nicht so mein Daily-Business. Ja. weil ich eigentlich eher so, sagen wir mal, normale Webseiten mache und Image-Webseiten und Shops und sowas. Ja. Aber da gibt's genug Open-Source-PHP-Zeug, was man da mal testen kann. Also, ja, aber ich will ja nichts installieren oder so. Weißt du, mein Problem ist, dass ich da wenig Ahnung und wenig Zeit für übrig habe. Ach so, du willst gar nichts installieren, also weder ja. Webspace noch. Also wenn ich was installieren muss, ohne dass das groß gepflegt werden muss, da könnte ich noch mit leben. Aber ich möchte, wenn es geht, dass meine Anwender oder meine Hörer irgendwo hingehen, nur was draufklicken und dann mitmachen können. Ja, ja, die gehen auf deine Webseite, wo dann ein Chatknopf ist und dann ist man im Chat. Ja, sowas und, ja. Ja. Ja, ja, da gucken wir mal später. Ja, also mein kleines Manuskript fängt eigentlich erstmal so an mit der Einleitung und der Vorstellung von mir. Ja. Du hast mich jetzt ja die ganze Zeit hier als Datenchef bezeichnet und verlinkt und vorgestellt. Ja, ich hab's mal übernommen. Datenchef ist ja so mein Twitter-Username und meine Einzelfirma, die ich habe. Ich bin Webworker, ich mache Webhosting, ich baue Webseiten, ich verkaufe Domains und sowas. Ja. Und das ist halt mein Business sozusagen. Und Social Media bin ich mehr oder weniger so als Datenchef unterwegs. Mhm. Bei Geocaching heiße ich Chief Nugget. Ja, das hatte ich ja gesehen hier mit dem genau. Skype. Die Frage ja früher oder später, komm, der Datenchef, der cached ja gar nicht. Ja, klar. Wenn es dann hier losgeht, mal Profil durchforsten und sowas. Ja, bisschen das ist so der Punkt. Genau. Mache ich auch ganz gerne. Ich meine, das ist auch beruflich bedingt, weil ich eigentlich alles und jeden erstmal google, bevor irgendwas passiert. Ja, ist ja heute auch nicht mehr so ungewöhnlich, würde ich auch so sehen. Nee. Ja. Lohnt sich dieser Job eigentlich nur? Also muss ich jetzt mal gleich, das interessiert mich jetzt persönlich mal, weil ich habe immer das Gefühl, so Webdesign und so, die kriege ich das von der Uni, von kleinen Firmen, von irgendwie überall. Also wenn ich das so von uns jetzt aus dem Konzern sehe, wo ich arbeite. Ja. Wie ist das mit der Konkurrenz? Lohnt sich das noch? Klar, du kriegst auch Webdesign aus dem Baukasten von bekannten Providern für 50 Euro im Jahr. Ja, ich sag mal, lohnt sich das? Natürlich lohnt sich das, weil Internet für Unternehmen immer wichtiger wird und die Darstellung, der eigene Auftritt immer wichtiger ist. Mhm. Bevor ich mich jetzt entscheide, bei Handwerker Meier meine Tapete zu kaufen, und den in meine Bude zu lassen, da gucke ich mir die Webseite an. Ja, stimmt. So, und das geht ja noch viel weiter mit Location-Based Services und was weiß der Geier, ich stehe in der Stadt, brauche ein Restaurant, dann hat der nur eine Seite mit Frames, weiß Gott noch, und ich kann mir die nicht auf dem Telefon angucken oder so. Mhm, ja. Also diese Funktion von Image und Repräsentieren und Darstellen im Netz ist eigentlich für den Mittelstand unheimlich wichtig. Also so, was wir total oft machen, sind Relaunch-Webseiten. Ja. Wir machen kaum noch so Null-Konzeptionen von vorne, sondern in die Jahre gekommene Sachen, die wir relaunchen. Mhm. Mhm. Und das lohnt sich schon. Also ich wüsste, ja, nee, das kann ich nicht anders sagen. Hast du da schon mal, wie ist das mit Recht? Also ich weiß, wir sind ja schon wieder überhaupt nicht mehr Geocachen, aber es interessiert mich halt einfach mal. Wie ist das auch rein rechtlich? Hast du da auch schon mal Probleme gehabt? Also ich habe immer das Gefühl, man läuft ja mittlerweile im Internet durch so ein Minenfeld. Inwiefern rein rechtlich? Ja, irgendwelche wirren Abmahnungen für irgendwas, was wieder vergessen wurde, was überhaupt nicht böse gemeint ist, aber wo halt Abmahnanwälte sich wieder einen drauf anschaufeln. Also ich selber jetzt nicht. Für Webseiten, die ich betreue, Kunden von mir, ja. Ich sag mal, ich mache Webhosting in so einem Segment. Du musst dich ja heute als Webhoster irgendwie differenzieren, sonst hast du keine Chance, in dem Markt überhaupt einen Fuß zu kriegen. Ich mache viel für die Skateboard-Szene Webhosting und da habe ich halt eine sehr junge Klientel. Skateboarder? Ja. Ja, klar, die sind hier, ich muss erst mal gerade überlegen. Klar, hast recht, die sind jung. Ich überlege gerade, was wollen die eigentlich mit der Webseite? Die gehen auch, aber ja, das ist bei Geocacher ja eigentlich auch, ja, war irgendwie ein doofer Gedanke, das ging eben an mir vorbei. Was machen die? Ist das reine Vernetzung oder was machst du für die? Oh, super. Jetzt bin ich noch mit der schweigenden Mehrheit verbunden. Aber jetzt bin ich nicht mehr mit meinem Chief verbunden. Jetzt hat sich gerade. Ist offline. Bitte warten, bis das wieder hergestellt wird. Ich stell das doch mal einfach wieder her. Also, irgendwie hat er gerade aufgelegt. Ich versuch's nochmal neu. Das läuft ja richtig rund hier. Der Witz ist, dass wir eigentlich im Netz sind. Das heißt, 1000 Mikes funktionieren. Hoffe ich. So. Ich Hi. war, ich bin, ich war offline hier kurzzeitig. Ach, da warst du. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon bei mir, Leute. Also, wie gesagt, es muss ja mal irgendwann mal was funktionieren hier. Das wird ja langsam peinlich. Ja, ich habe mir jetzt schnell das Netzwerkkabel aus dem Drucker gezogen und hier reingesteckt. Ah, okay. Mein WLAN, warum auch immer, hat manchmal so Abbrüche und das war natürlich klar, dass das heute hier passiert. Ach, ich glaube, meine Hörer sind langsam so schmerzfrei hier. Die können da schon mit umgehen, die kennen das nicht anders. Von daher ist das, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Wo waren wir Ja, gerade? Rechtlich waren wir gerade, ja, genau. Das genau. interessiert Also, mich mal. um das kurz zu machen, ich selber für mich jetzt nicht, von mir betriebene Sachen, meine Kunden schon. Da gab es dann mal die typischen, ich habe ein Bild geklaut, und sowas. Okay, dann ist das ja sogar noch. Ja, gerechtfertigt finde ich es eigentlich nie, aber ich finde es einfach eine Frechheit. Es müsste beim ersten Mal umsonst sein, wäre das ganze Problem schon vom Tisch. Also, Ja, naja. es gibt da auch, sagen wir mal, bestimmte Bilderprovider, die da spitz drauf sind. Da Ja, gibt es eine klar. Firma mit E. Und andere sind da nicht so spitz. Also da habe ich noch nichts von gehört. Ja. Aber sonst kann man da eigentlich ja rechtlich, wenn du nichts Böses tust, auch kann dir niemand was Böses antun. Also. Naja, aber es kostet, also ich habe ja selbst gerade eine Abmahnung an den Hacken. Ja, gut, er hat sich jetzt nicht wieder gemeldet, dieser Anwalt, aber auch auf der Firma sehe ich das ja. Wenn ich den Footer unser E-Mail sehe, der ist ja länger als jeder E-Mail-Text, was du da alles jetzt aus gesetzlichen Gründen drunter schreiben musst. Sagen wir mal so, aus gesetzlichen Gründen musst du eigentlich nur kurz sagen, wer du bist, wie deine Firma heißt, wer der Geschäftsführer ist und wie man dich erreichen kann. Diesem weiteren Disclaimer-Zeugs, Legal Notice und Ja. was immer, die musst du nicht machen. Ach so, ich dachte, die gehören auch dazu, dann sind die nur sicherheitshalber dazu gepackt, oder? Die sind sicherheitshalber dazu und typisch Konzerndenken. Letztendlich, wenn eine E-Mail irgendwo falsch ankommt, dann kommt die doch da falsch an, ohne dass ich lösche die doch dann nicht. Ja. Ja, es ist halt ein Konzern geworden, ja. Und unsere große Mutter sitzt in Frankreich, das macht das Ganze noch schlimmer, weil die gar nicht einschätzen können, was bei uns ist. Und ja, okay. Ja, und ja, das mache ich so. Also ich bin im Prinzip den ganzen Tag im Internet Ja, ist doch cool. und baue Webseiten. Also das komme ich gar nicht mit klar, aber das ganze Tag im Internet kann ich gut, ja. Ich Ja. sehe schon, du sollst GC.com auch gleich neu schreiben hier, die Geocaching-Seite. Ja, das ist natürlich so ein Thema. Ja, genau. Was hältst du davon? Ja, das ist mal interessant. Ich finde die gar nicht so schlimm. Also mich stört da gar nicht so schrecklich viel. Ach, da kommt, ich sag nur, das Thema Usability Ja. ist da des Todes. Also mir passiert es öfter, dass ich über Google meine Watchlist suche, weil ich die Ach so, ja. nicht finde in den Menüpunkten. Ich weiß nicht, wo die steht. Da kannst du mich jetzt. Ja, die ist doof gemacht. Ja, ich weiß, was du meinst. Das merke ich mir auch nicht. Und da sind so viele Usability-Sachen drin, die einfach sehr komisch sind. Und wenn ich danach das Ganze sehe, dass das auf Microsoft läuft, dann wundere ich mich noch mehr. Und sagen wir mal, diese, ja, die Groundspeak-Jungs, die sind ja relativ schmerzfrei, glaube ich, sowas, was Feedback angeht und Ja. sinnvolle Funktionen machen. Wozu gibt es denn Freunde? Was nützt mir das, ne? Ja, das habe ich mich auch mal gefragt. Das habe ich auch, als es dann irgendwann ging, auch abgestellt, weil das hat einfach nur was zum gegenseitigen Stalken. Das fand ich alles sehr seltsam. Ja, da kann ich gut Ja, verstehen, ja. also ich meine, gut, da kann ich einen Freund connecten, aber ich kann nicht mit dem schreiben, ich kann nicht sehen, welche Dosen hat er gemacht. Da brauche ich dann wieder Zusatzprogramme für Firefox und so Echt? weiter, ja. Ich denke, das geht irgendwie mit den. Also irgendwann hat sich mal mit mir wollte dann, Mensch, mach mal an, damit ich Freund werden kann, damit ich gucken kann, ob du die und die Dose dann schon gemacht hast vor Ort. Also da scheint es irgendeine. Na gut, kann Ja, natürlich mit Zusatzsoftware sein, da kannst du natürlich recht haben, diese Zusatzsoftware, ich glaube, diese ganzen Grease Monkey Scripts, von engagierten Leuten, die da ja. irgendwie, Ja. ja. Ja, aber sonst ist die Webseite, also mitunter schon recht schwerfällig und bitter, finde ich. Also, Na gut, mir fällt es tatsächlich nicht so. Aber na gut, ich bin Programmierer und wie so ein Programmierer ist, die GUI ist mir doch scheißegal. Richtig, richtig. Von daher bin ich da jetzt auch nicht der objektivste Beurteiler. Deswegen finde ich es ganz spannend, wenn wir hier schon mal einen Webmann haben, wie der das so hält. Aber du hast natürlich recht, das mit der Watch, das ist eines der wenigen Sachen, die selbst mir aufgefallen sind, dass ich die erstmal nicht wiedergefunden hatte. Ja. Wo schreibst du denn, in welcher Sprache? Ich Visual Basic. Visual Basic. Mittlerweile, okay. Ja. Ich bin allerdings auch, ja, ich bin Programmierer und schreibe da auch Programme, aber nicht wirklich Programme, sondern eher Tools. Weißt du, wir sind ein großer Konzern. Ja, wir haben auch eine Programmier-Richtig-Abteilung für die gesamte Welt. Also ist weltweit vertreten, der Konzern. Aber vor Ort in der Firma, wo ich jetzt bin, mit 150 Mitarbeitern, wollten sie jemanden haben, der so Tools schreibt. Also das ist mehr so Malen nach Zahlen. Das ist was für einen Programmierer, der keine Lust mehr hat, im Softwarehaus zu arbeiten, um mal ehrlich zu sein. Also ohne es jetzt negativ zu meinen, ne? Und dafür zahlen sie dann halt auch nicht so viel, aber dafür hast du halt auch ja einen anderen Arbeitsansatz, ne? Und das passte alles ganz gut zusammen. Ja, meinst du, die Kugel ist etwas lockerer geworden? Ja, genau. Und dafür macht es ein bisschen mehr Spaß. Man schreibt nicht so in einer Sprache alles runter, sondern ich muss da Wagen programmieren, ich muss irgendwelche Geräte programmieren in irgendwelchen Makrosprachen. Ja, das ist schon ganz, ganz spannend. Aber das weißt du ja in der IT selber. Das ist ja, die Jobs sind ja nicht gleich. Es denken immer alle, man ist Programmierer, da kann man alles programmieren. Ja. Nee. Da gibt es auch noch so ein Klischee. Ich bin in so einer Werbeagentur halt mit meinem Partner zusammen. Wir haben so 4 bis 6 Mitarbeiter. Oh. Und dann gibt es immer so die typische Frage. Also wir machen Print und Internet, sozusagen das ganze Paket. Und dann gibt es die typische Frage nach den Referenzen. Mhm. So, zeig doch mal, was du Tolles gemacht hast. Ja, klar. Ja, und dann sag ich eigentlich immer, ja, ich kann dir Sachen zeigen, aber die haben wir für den Kunden gemacht und mit dem Kunden. Mhm. Und die haben wir für ein gewisses Budget gemacht. Ja, die seltensten Dinge, die wir tun, sind ja freie Arbeiten. So. Wir sind ja immer in einem gewissen Rahmen eingeschränkt und das verstehen ganz viele Leute nicht, dass man so als Werbeagentur ja eigentlich nur für den Kunden arbeitet. Ja. Natürlich hat man eine Handschrift und man macht gewisse Dinge immer und Ja, aber der Chef bezahlt, der Chef hat recht, ja. Ja. Klar. Ja. Aber ich meine, 5, 6 Leute, habt ihr schon Betriebsrat? Ja. Nee. Das ist schon eine ganze Menge Leute eigentlich. Also ich meine, die ganz großen Zeiten, wo jetzt jeder seine Firma gründet, die sind ja nun vorbei. Also mit 5, 6 Leuten muss man ja auch erstmal, das hört sich ja schon nicht mehr so klein an. Nö, ich sag mal, wir sind da ganz gut positioniert. Wir sind gesund auch und man muss da halt seine Nische finden, ne? Auch als Agentur. Wir arbeiten so viel für den Mittelstand, für Firmen bis, sagen wir mal, im Regelfall 10, 20 Mitarbeiter so. Ja, okay, das ist natürlich Wir haben auch Firmen, wo 100 Leute arbeiten, die dann aber Inhaber Familien geführt sind. Ja. Das kannst du immer noch nicht vergleichen mit Konzerndenken. Nee, ich weiß. Und da arbeiten wir sehr viel lokal, also plus minus 50 Kilometer. So. Ja, ich weiß, als ich angefangen habe, war das auch noch Inhaber geführt. Wenn es dann Konzern wird, wird es was ganz anderes, weil es geht schon damit los, dass einfach Rechnungen nicht bezahlt werden oder erst nach 3 Monaten oder so. Das ist dann tatsächlich Konzernvorgabe. Ja. Will ich jetzt auch nicht zu viel erzählen. Weißt du selber, das geht dann schon, das könnte dann ein Problem sein. Wobei die mich da eh nicht rausschmeißen können. Erstens kriegen sie für das Geld keinen neuen. In Hamburg Süd schon gleich gar nicht und selbst wenn, dann cache ich halt mehr. Und dann hast du noch Zeit zum Cachen, wenn du da Mitinhaber bist. Das ist ja mein Wow, das stelle ich mir dann schwierig langsam vor. Naja, also die Zeit zum Cachen ist relativ. Also ist auch vor allen Dingen relativ geworden, seitdem wir jetzt Kinder haben oder das zweite Kind. Mit dem ersten Kind war das eigentlich noch so relativ easy eigentlich so. Wie alt sind die? 2 und 1,5 Monate. Oh, ja, okay. Also nur 2 Jahre ist, ja. Also zum Cachen kann man sie noch nicht so ganz gut mitnehmen. Was ich so cachenmäßig mache, ist Kinderwagen und Kraxe. Also Kinder so eine Rückentrage. Ah, okay. Dann nehme ich entweder beide mit oder nur auf dem Rücken. Das geht dann eigentlich ganz gut, so ein paar Stunden in den Wald. Das ist dann aber auch oft Bewegung, was gar nicht mehr unbedingt mit Cachen zu tun hat. Das wird dann oft zweitrangig. Ja, klar. Was ja nicht schlimm sein muss, also davon mal ab. Also das ist, finde ich, finde den gar nicht. Nee, gar nicht. Also, ich meine, so diese ganzen Die Hard-Leute und so, die sagen ja, wie kannst du in den Wald gehen, ohne eine Dose zu suchen? Das kann ich, das freut mich einfach, das tut mir gut und Ja, wenn ich eine klar. Dose finde, ein Ziel habe, umso besser, aber das muss ich nicht. Also. Nee, ist das Sahnehäubchen. Naja, okay, das kenne ich Ja. ganz viele, denen es so geht. Da geht mir selber auch nicht anders. Das ist so das Sahnehäubchen obendrauf, wenn man einfach, Wald ist auch schön, aber wenn man ein Ziel hat, ist irgendwie noch ein Hauch besser, ja. Ja, das ist natürlich auch oft ein Ziel. Auch viel gerne, sagen wir mal, eher multilastig. Ja. Aber wenn du Multis mit Kindern und Kinderwagen machst, da kann es auch sein, dass du einfach nach der Hälfte nach Hause gehst. Ja, das mache ich bei Multis eh öfter mal, ja. Ja, da hat man dann vielleicht noch Bock, aber das geht dann halt nicht mehr. Dann muss man halt locker bleiben und also ich habe bestimmt 3, 4 angefangene Multis. Kommt denn deine Partnerin mit oder musst du allein los? Sowohl als auch. Also nicht so begeistert. Ja, also die erste Zeit, sie hatte auch mal einen Account, die erste Zeit hat sie selber auch noch gelockt. Und dann wurde das halt so ein Ding auch wegen der Zeit letztendlich. Ja, klar. Nein, aber es ist ja schon angenehm, wenn, ich finde es immer, also Heike ist jetzt auch nicht die Casherin bei mir. Nun haben wir keine Kinder, das ist eh alles ein bisschen einfacher, aber ich finde es natürlich schon schön, wenn sie dann ab und zu mal mitkommt. Und so genau das tut sie dann gerne, wenn das so was zum Laufen ist, dann kommt sie auch gerne mit. Genau, Weil wenn ich jetzt, genau. wenn der Partner so gar nicht mit will, das finde ich dann auch immer spannend und schwierig, ob das wirklich so auf Dauer funktioniert, dann. Ja. Und ich sag mal, wir haben hier sehr viel zu laufen, so. Wir sind hier, also wir, ich sehe Hagen, NRW, Tor zum Sauerland. Ja. Und hier sind ja nur Berge und Wald. Also wenn wir eins haben, dann ist es das. Nicht das Schlechteste. Na gut, die Berge kann ich Nee. verzichten, Ja. aber. Die Höhenmeter sind hier doch dein ewiger Freund. Also da ohne geht fast gar nichts. Naja, wenn du daran gewöhnt bist, geht das ja auch. Ja. Ja, und da sind wir halt öfter mal zusammen so unterwegs, aber auf locker. Also ich bin ja ganz, ganz entspannt, nicht verbissen. Und wenn ich das Ding halt nicht finde, dann gehen wir halt weiter so, ne? Ich sag mal, bei so Wald-Tradies ist das ja oft eher dann, die findest du ja schon ohne GPS. Wenn du weißt, du bist in der Nähe. Ja, das ist wieder, da darf ich jetzt nicht zu sagen, sonst heißt das wieder, ich behaupte immer, früher war alles besser, aber das stimmt das gar nicht. Früher war es anders, aber nicht besser. Ja, was dieses Früher ist besser Ding, das fällt mir schon auf. Ich bin ja jetzt auch noch nicht so lange dabei. Wie lange bist du denn? Machst du das jetzt? Ein Jahr. Ja, okay. Ich bin jetzt gerade so knapp an der 150. In einem Ich, Jahr? Ja, ja. da bist du Genusskescher, okay. Ja, durchaus. Also, das fand ich auch sehr lustig. Ich musste mir ja mal hier so 2, 3 Podcasts auch mal anhören, bevor ich hier mitreden kann. Ich höre sonst eigentlich gar keine Podcasts. Also, Oh, dann freue ich mich, dass ich dich jetzt da mal einen reinziehen konnte. ja, doch. Also, wenn ich dann auch die Zeit dazu finde, dann mache ich das auch gerne. Jetzt hier höre ich sehr gerne. Da hattest du den Kollegen da aus dem Osten hier vor, war das Tracer? Outdoor Spirit. Nee, vor Outdoor. Tracer war noch da, ja. Ich glaube, da habe ich mich auch sehr beömmelt im Auto so, wo ihr so irgendwie, ja, Genusskescher und so und der 10 Dosen die Woche so ungefähr, ne? Und nachts aufstehen und nochmal rausgehen. Ja, das ist ja, da gibt es ja echt irre Unterschiede. Also das ist ja wirklich, da gibt es ja alles. Das ist ja auch das Schöne daran. Also Ja, mittlerweile. das, also, da bin ich wirklich, wir gehen und wir treffen uns auch schon zum Rausgehen, aber es ist halt, wenn es passt, es muss halt immer passen, so, ne? Ja. Ich bin seit, ich glaube, August auf Geocaching.com Ja. letztes Jahr und habe dann im November meine erste Dose gefunden. Oh, das ist auch eine Weile, ja. Ja, ich habe mich so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ich habe mich so ein bisschen eingefunden in die Szene, ein bisschen nachgelesen Na, und einfach mal so, das ist schon viel wert. ja, mich mal einfach so damit auseinandergesetzt, was das ist und wie das so, einfach mal ein bisschen beobachtet. Zu der Zeit habe ich auch noch viel Foren gelesen, sage ich mal, oder öfter mal hier und da einen Blog und so. Ja. Das mache ich fast gar nicht mehr. A, fehlt mir die Zeit und B, ist das auch oft halt wirklich belangloses Geplänkel. Also, Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, ist ja auch ganz klar. Ich meine, bei Blogs, also ich lese meistens die über den RSS-Feed. Und ja. dann sehe ich ja relativ schnell, okay, interessiert mich das Thema und steigst halt ein, ne? Ja, genau. Da mache ich mittlerweile auch schon selten, dass ich wirklich einsteige. Das sind immer die gleichen Diskussionen eigentlich, die beim Cachen geführt werden. Der Ton wird und wird einfach nicht besser in meinen Augen. Und oftmals finden auch gar keine Diskussionen statt, sondern es wird eigentlich von Anfang an aufeinander geschimpft und nicht miteinander gesprochen. Und mittlerweile versuche ich mich da auch rauszunehmen und netter zu werden und weniger aufbrausen, weil es einfach keinen Sinn macht. Ja, das ist natürlich so eine Sache, wenn man dann noch so eine Figur ist und populär ist, naja, oder bekannt, sagen wir mal, populär, ja. Weiß man ja nicht. Ja, das ist auch immer so Pseudoprominenz, ja, ich weiß, was du ja. meinst. Also da bin ich ganz raus aus diesem Ding so. Naja, und da habe ich die Szene mich einfach mal so ein bisschen reingedickt, wie ich sagen würde, und habe mich so ein bisschen umgeguckt und dann irgendwann dachte ich so, oh scheiße, jetzt musst du mal deine erste Dose holen. Und bin hier bei uns die Straße hoch, das heißt hier in 200 Metern bin ich im Wald, bergauf. Ja, okay, und das ist nicht weit. Hatte noch 150 bis zur Dose, also die liegt Luftlinie hier wirklich keine 500 Meter weg. Mhm. Ist so eine klassische Dose gewesen, unten am Baum, bergauf vom Waldweg hoch. Mhm. Bin ich dann im strömenden Regen hingelaufen, weil ich unbedingt meine Dose finden wollte. Ja, vernünftig. Wenn du jetzt ein Jahr fast, oder hast du ja jetzt nicht ganz, wann hast du angefangen? August? Nee, aber letztes Jahr im August, oder? Letztes Jahr August in Account und dann im November. Okay, aber insgesamt jetzt ein gutes Jahr dabei. Genau. Ja. Meinst du denn, das bleibt ein Hobby? Also ich weiß auch viele, die haben aufgehört oder die merken dann auch irgendwann, nee, ist eigentlich gar nichts für mich. Also gerade wenn so wenig auch machen und dann irgendwann merken, nee, war ganz nett, aber ist eigentlich nichts für mich. Wie geht dir das da? Meinst du, dass du da weitermachst oder ist das auch eher so, dass du sagst, naja gut, war mal ein netter Versuch, war ganz witzig und das war's? Also ich sag eigentlich immer, dass ich Zeit habe. Mhm. Mir läuft da keine Dose weg und wenn's... Na, wird vielleicht archiviert, ja. Ja gut, wenn die weg ist, dann kommt aber eine andere. Mhm. Vielleicht nicht genau da, aber es kommt eine andere. Ja, das stimmt. Also ich setze so ein bisschen drauf, dass dann die Kids irgendwie in ein paar Jahren da richtig Bock drauf haben, mit Vater rumzusuchen. Und deswegen habe ich einfach Zeit. Also ich will das schon, ich bin da schon infiziert, ich finde das geil und bleib auch da dabei. Also wenn, dann wäre ich schon weg. Also bevor wir jetzt weitermachen, ich muss mal zwischendurch, die grüßen dich hier alle, also in deinem Dorf scheint alles zuzuhören heute hier. Ne? Also ich sehe hier Lauflöwe, NIR, alle mal ja, schönen Gruß an dich. Ich lese hier auch mit einem Auge, okay, Christus, das Fenster ist mir zu klein irgendwie, um da wirklich was zu verfolgen. Ja, ich mache das immer auf Zoom dann, damit ich überhaupt was sehe, ich kenne das. Also wie gesagt, da sind wir auch, da wird sich nächstes Jahr was tun, also da möchte ich auch von weg, ich will da auf einen anderen Chat, also das wird auch kommen, aber ja, das ist erstmal Zukunftsmusik, da muss man erstmal die Zeit für haben. Also ich sag mal so ein Chat oder sowas, ne, das stelle ich dir hin, also dass da für sowas bin ich zu haben, das mache ich auch relativ, also das mache ich selbstlos, nicht weil ich da meinen Namen hochhalten will oder irgendwas, sondern weil ich einfach Spaß habe an Technik und Technik zu benutzen. Das ist was, ganz ehrlich, da muss ich mir jetzt, weil das sonst vergesse ich es nachher, das ist sowas, was mich echt immer erstaunt, wie viel, ich sag's jetzt mal so respektlos, Irre da draußen rumlaufen und sich wahnwitzige Arbeit ja für andere machen. Natürlich will jeder auch was für sich selbst davon haben, wenn es nicht der Name ist, aber trotzdem kriegt man ja auch so eine gewisse Ehre oder wie man es immer nennen möchte, zurück. Also man hat ja auch selber was davon, sonst würde man es ja nicht machen, das muss man ja auch ehrlich zugeben. Aber was da teilweise für Arbeit gemacht wird, also diese Hörsuppe jetzt auch, wo ich vorhin von sprach, also die Seite musst du dir echt mal angucken. Ich weiß gar nicht, wie der das mit seinem normalen Arbeitsalltag zusammenbringt. Da war ich vorhin auf der Hörsuppe, weil ich nachher auch mal gucken wollte. Du meintest ja, hier guck, mehr Muggels und so. Sag mal, knickert das bei dir so? Oder? Nee, eigentlich... Okay, dann ist es auf Skype. Das hört sich immer so an, als wenn da einer Papier knistert oder so, deswegen frage ich. Nee, ich mache hier eigentlich gar nichts. Also. Nee, okay, dann ist das Skype. Skype hat ab und zu solche Mucken. Ich habe mich hier auf den Dachboden zurückgezogen, keiner in der Nähe. Ja, guck, Hörsuppe ist WordPress. Das sehe ich nach zwei Klicks an einer URL-Struktur. Einblick in den Quelltext des WordPress. Ja, aber ich meine jetzt auch nicht mal den Aufbau, also ja, den Aufbau auch, aber der trägt da alle Caches ein, alle Podcasts ein, dann hat er einen Kalender, wo die Live-Termine drinstehen, also der greift da unwahrscheinlich viel Daten ab und führt die da alles zusammen. Und was hat er da eigentlich von? Ja, ein paar Flatter-Klicks. Du weißt jetzt aber auch nicht, wie viel davon automatisiert ist. Nee, er sagte zumindest die Daten und so holt er sich tatsächlich wohl hauptsächlich noch per Hand. Also da hatte ich ihn mal so kurz, wir hatten nur kurz Kontakt. Ich hatte mal einfach gefragt, ob das überhaupt Sinn macht, uns da aufzunehmen und so. Und deswegen kamen wir da mal kurz ins Gespräch. Und er holt einen Teil wohl automatisiert, aber einen Teil wohl auch per Hand. Und ich meine, dann twittert er das noch und da siehst du an der Wortwahl schon, dass das wohl nicht automatisiert ist. Weißt du, so, ja, da merkt man die individuelle Note. Oder auch Süffel mit seiner Übersicht der Geocaching-Podcast. Oder, da gibt es ja Beispiele ohne Ende und die haben ja alle nicht wirklich was davon im eigentlichen Sinne. Also ich sag mal so ganz kurz und knapp, das ist Leidenschaft. Ja, genau, ja. Das ist nicht unbedingt Liebe, sondern das ist halt eher Leidenschaft für eine Sache, für ein Thema. Ja. Und also ich sag mal, gut, ich bin jetzt seit 2000 selbstständig, nach der Schule rausgefallen, GmbH gegründet, selbstständig gewesen. Ohne Leidenschaft geht das nicht. Mhm. Also du kannst das nicht. Du kannst vielleicht ein geiles Produkt haben, aber wenn du nicht in Schwärmen kommst, wenn du davon erzählst, stimmt, dann kannst du es vergessen. Ja, stimmt. Und wo Leidenschaft dann aufhört, mangels kommerziellem Erfolg, da geht es dann halt mit Herzblut weiter. Ja, so richtig, ja. Und das ist so das Ding, glaube ich, auch was diese Szene, unsere Szene auch sehr, sehr stark antreibt. Beim Cashen-Extrem, ja. Da kommt auch schnell, wird dann überzogen. Ja, ich finde es richtig. Das ist so der Punkt. Also ich sage immer, in meinem ersten Leben habe ich ein Skateboard-Magazin gemacht. so richtig mit Verlag und GmbH. Ich war der Geschäftsführer und wir haben uns den Arsch aufgerissen und Herzblut und die ganze Szene auf den Kopf gestellt. wir hatten eine 20.000er Auflage im deutschsprachigen Europa. Ja. Richtig mit Pressevertrieb, Pipapo zum Kaufen und so weiter. Ist ja fast wie das Geocaching-Magazin, ja. Ja, das steht auch hier auf der Agenda. Das ist auch wirklich ein Thema. Also das Heft, naja, bin ich sehr gespalten inzwischen. Ja, ich weiß sehr gut, was du meinst. Ich habe es zwischen mittlerweile gekündigt, ich muss einfach gestehen. Ja, und wir waren zwei Leute im Kern, mein Chefredakteur und ich, alles mit Technik und Zahlen, ja. Eher alles mit Buchstaben. Wir haben knapp 50 Ausgaben produziert, alle 2 Monate. Ja. 100 Seiten, das war schon mitunter sehr hardcore, tagelang im Büro gehaust, sowas. Das haben wir dann eingestellt 2009 und da habe ich sozusagen meine Standbeine gedreht und habe dann Vollzeit auf dieses Webworker-Sein geschwenkt vom Verlag raus. Ja. Ja, und das habe ich dann so ein bisschen hochgezogen, bis hin jetzt zu der Partnerschaft mit meinem Partner in der Agentur und sowas. Ja, das passt dann auch zusammen, klar, das kann ich nachvollziehen. Ich sehe gerade, wo wir so bei Herzblut und Leidenschaft sind. Ja, ist ja okay, es ist klein Dorf. Ich nenne es ja Kaffdorf, so stand das da, ne? Das ist, der Chat spielt da nämlich gerade mit sich selber über, dass ich jetzt Dorf gesagt habe. Ah, herrlich. 200.000 Einwohner, okay, es ist eine, was ist es? Eine kreisfreie Großstadt. Ja, und das sagt der Lauflöwe, der auch ausgerechnet noch städtischer Angestellter ist. Okay, dann muss er ja auch drauf. Das ist ja okay, da muss er ja auch drauf bestehen. Ja. Ja. Das ist nachvollziehbar. Ja, den habe ich hier relativ schnell kennengelernt. Der wohnt in unserem Stadtteil hier gegenüber auf dem Berg. Ja. Und über Twitter kennengelernt. Im Prinzip bin ich auch über Twitter in diese ganze Caching-Geschichte reingerutscht. Mhm. So, der Golle, der hier auch als Golle schreibt, der ist halt schon länger dabei und der hat dann immer so mit CGeo diese iPhone-Tweets gemacht. Ja. Und dann habe ich halt mal so ein bisschen geguckt und halt reingestolpert und dachte mir, wieso kennst du das nicht? Wieso, ne? Ich, Jugendszene, 10 Jahre gearbeitet, wieso kennst du das nicht? Ja, okay. Obwohl, genau, Jugendszene passt ja auch eigentlich zum Cashen gar nicht so sehr, ne? Ja, gut, Jugendszene im weitesten Sinne, ne? Ich war sehr viel auf Reisen, sehr viel Südeuropa, Spanien, Frankreich, regelmäßig jeden Sommer. Vorstelle, was ich da so hätte an Dosen finden können. da ist ja gar nicht so. Das muss man auch mal realistisch sehen. Ja, mittlerweile ist da auch viel, aber eigentlich Deutschland. Der Rest ist eigentlich nicht so doll bestückt. Genau, Beamter, das wusste ich nicht so richtig. Ja, naja, ist meine Frau auch, muss man dann mit leben. Ja. Was benutzt du denn zum Cashen? Noch Handy oder hast du dir ein richtiges Gerät? Jetzt mache ich mich auch wieder beliebt. Hast du ein richtiges GPS gekauft? Ja, ich sag zu oft M. Das liegt aber daran, dass nicht so oft mit mir selber und mit Ach jemandem Gott, über mach dir Dauer. um sowas gar keinen Kopf, dann machst du es eher noch Ja. öfter. Das ist, du musst einfach sein, wie du bist, dann lieben die Leute das. Also ich habe noch keinen, der beschimpft wurde, weil er zu oft M gesagt hat. Also da Ja. macht er keinen Kopf. Ich habe natürlich angefangen mit dem Smartphone, Android Ja, natürlich als ist gut. ja, doch, also die Hürde ist ja sehr klein, sehr Ja, gering. mittlerweile klar, gar keine Frage. Segeo und los ging's. Da habe ich ein bisschen rumgeguckt, welche Software dies und das. Was für ein Smartphone hast du benutzt? Das Desire. Ah, okay, HTC. Ja, inzwischen habe ich das Desire 2, dieses, wie heißt es, S oder sowas. Ja. Weil das erste mir dann runtergefallen ist und Display und sowas. Genau, Und das das habe ich dann eine Zeit lang zum reinen Cash-Telefon gemacht. Ja. Auch offline benutzt, mit Offline-Karte Ja. und so einer Bluetooth-Maus. Okay. Und da habe ich auch, ich blogge auch so ein bisschen, naja, um so ein bisschen mein Output mal zu kanalisieren. Wer es noch nicht gefunden hat, das ist klaas-kleinschmidt.com. Buchstabier es mal einmal, damit die Leute auch wissen, wie es geschrieben wird. Ach, ich schreibe es einfach in den Chat. Ja, oder das. Ist es denn überhaupt die oder habe ich es auf DE laufen? Das weiß ich manchmal nicht so genau. Ja. Wobei die Konservenhörer sich jetzt nicht erschrecken mögen, das kommt natürlich, ich hoffe, in die Shownotes. Ich habe vom Interceptor heute noch gar nichts gelesen. Wenn der Doch, nicht. er hat Herr Prost gesagt. Ah, okay, alles klar. Das ist ja meine Rettung immer. Der ist ja auch einer von den Verrückten, wo ich immer nur sagen kann, danke, danke, danke. Ja, herrlich. Ah ja, Ja, ist und ja, ja. da blogge ich so ein bisschen vor mich rum. Das ist jetzt auch einfach nur so eher so ein Notizbuch für mich. Das ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt alle da unbedingt draufschicken will und gucken. Da ist aber eine Story, wie ich ziemlich früh nach so einer Weihnachtsfeier mitten in der Nacht von der Polizei kontrolliert wurde, weil ich auf einem Kreisverkehr eine Dose gesucht habe. Ja, okay, kann ich verstehen dann, ja. Das war kurz vor Weihnachten, so in etwa diese Zeit, auch unsere Firmenweihnachtsfeier. Und ich bin da nüchtern geblieben, und bin dann nach Hause gefahren, habe die ganzen Leute nach Hause gefahren. Und dann haben die mich natürlich angehalten, mitten in Dortmund. Ja, klar. Und dann so, ne, ich habe so einen VW-Bus, der sieht so ein bisschen tuningmäßig evil aus, in Dunkel-Oliv. Langer Radstand und also das Tuning kommt nicht von mir, den habe ich so gekriegt. Und dann natürlich, ja, was machen Sie hier? Personenkontrolle. Ja, klar. Und wie soll es sein? Einer von den Polizisten casht. Ja, mittlerweile ist das ja wirklich nicht Und mal das mehr war vor überraschend, einem Jahr so. ne? Und er dann, ja, hast du gefunden oder was? Ich guck ihn an. Ja, habe ich. Ja, dann Happy Hunting noch. Jo, tschüss. Oh, wundert mich, bei uns ist es tatsächlich ja auf Kreiseln verboten hier. Ja, also du in Dortmund. Dortmund ist ja auch mitunter sehr, sehr wild und rau. Ja, okay. Ich meine, ist auch immer die Frage, ob der Polizist, selbst wenn er es weiß, ob er das nun so ernst nimmt, dass er deswegen was sagt. Ach, manchmal ist es auch schön, dass sie ein bisschen Fingerspitzengefühl einfach walten lassen, Das gut ist. war mitten in der Nacht, ne? Das war 3 Uhr morgens. Also das geht da auch gar nicht anders an diesem Kreisverkehr. Das war lustigerweise um die Ecke von unserer alten Redaktion. Das Büro war in Dortmund und da kannte ich halt so die Gegend und alles und dachte, ach, hier eine Dose, oh geil. Und zack, ja. Ja, und da steht auch die Story, wie ich da angefangen habe mit der Bluetooth-Maus und der Karte und sowas. Ja, und dann bin ich offline da rangegangen mit dem Desire. Und dann wurde das natürlich immer mehr mit dem Rumlaufen. Da hatten wir dann das zweite Kind auch noch nicht. Ja. Dann war das Telefon immer alle. Ja, Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Obwohl das ja offline war und keine SIM und so, Ja, ne? aber GPS lutscht einfach unglaublich viel. Genau. Dann habe ich so eine Tour gemacht. Jetzt muss ich mal meinen Link hier rauskopieren. Ja, und derzeit kann ich mal sagen, also wer tatsächlich mit dem Smartphone unbedingt cachen will, ich habe jetzt dieses neue Samsung Galaxy Note 2. Das ist dafür sehr geeignet. Das hat irgendwie über 3000 Milliampere. Das hält also selbst mit GPS 8 bis 10 Stunden locker durch. Oh. Oh. Das O stürzt so ab, oder? Nee, oh, so lange. Oh ja, doch, das ist, wie gesagt, hat aber auch irgendwie, ich glaube, 3200 mAh oder so, dieses Ding. Das hält wirklich, wirklich lange. Also ich mache ja auch ab und zu diese Manzi-Geschichten. Ja. Und habe hier ja, es gab ja jetzt Dreifachpunkte am Wochenende, da bin ich natürlich erstmal nach Hamburg gefahren und habe auf dem Heiligen Geistfeld da welche gemacht. Und 400 oder knapp 500 Stück. Und das hält echt. An einem Tag. Ja, an 2 Stunden. Ja, das hier steht nämlich auch als Notiz hier mit auf meinem Manuskript. Und dann wunderst du dich, dass dein Akku alle ist danach, oder? War er noch nicht mal richtig, war auf 40% runter. Also das ist, ich war echt erstaunt, dass er nicht weiter runter war, weil mit dem anderen Handy hätte ich das nicht mal zur Hälfte geschafft. Also das Ding kann ich wirklich empfehlen. Das Handy ist stabil, das ist mir noch nie abgestürzt und das habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile. Das ist wirklich echt, echt zufriedenstellend. Kostet leider auch ein bisschen viel Geld, ja, okay. Und auf dem Heiligen Feld, da gibt es so viel Manzis, oder wie? Ja, also bei den Manzis, die sind ja jetzt also im positiven Sinne noch irrer als die Geocacher. Ja. Da wurde dann das Playfield, heißt es, glaube ich, gemacht, so ähnlich. Da haben sich dann alle zusammengetan, virtuelle Caches, die muss man da kaufen. Und haben die dann da alle gelegt. Und da liegen jetzt irgendwie 600 Caches, so praktisch alle, ich weiß gar nicht, da gibt es so einen Abstand, Mindestabstand gibt es da irgendwie 30 Meter oder sowas. Und die meisten sind da wohl auch am Wochenende tatsächlich mit dem Auto hin und dann mit dem Auto langsam das ist ja im Prinzip der Dom. Und wenn kein Dom ist, ist das einfach eine riesige Betonfläche und sind dann da hoch und runter gefahren und haben die alle abgescannt da. Ja, ich kenne Hamburg sehr gut im Prinzip. Mir ist auch dein Slang sehr vertraut. mein Chefredakteur, der kommt noch ein bisschen norddeutscher aus Flensburg, die Ecke. Mhm. Von daher war mir dein Slang schon sehr sympathisch, obwohl du noch relativ wenig so diesen Norddeutsch sprichst. Jetzt weiß ich nicht, wie sehr du dich hier so normalisierst. Nö, eigentlich gar nicht. Nee, ich komme aus dem Süden von Hamburg, deswegen schlägt ich das Hamburgische nur nicht ganz so rein. Das ist zwar schon die Bezugsstadt natürlich, aber wir sind direkt an der Grenze zu Niedersachsen, also mehr dörflich. Ja. Eigentlich müsste ich fast eher platt sprechen, obwohl ich das gar nicht kann. Verstehe. Ja, also da geht noch mehr und so dieser Nordisch, ne? Na, und dann ging das so dann war das Frühjahr immer mehr so reingekommen und dies und das und dann irgendwann, also so über Twitter ist so meine Zentrale, was Social Media angeht. Ja. Das nehme ich auch relativ ernst, das Thema. Das ist irgendwie ein Stück weit mein Netzwerk. Ja. Wenn ich jemanden, ich weiß, wer mir folgt, wem ich folge, und das meine ich schon relativ ernst. Wenn der mir auf den Nerven geht, dann entfolge ich den. Ich mache da nicht rum mit Listen und dies und das und muten. Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist so, ich weiß genau, wen ich ansprechen muss, wenn ich was dies oder dies brauche. Mhm. Und so habe ich mir Twitter im Prinzip hochgezogen. Und da kam dann irgendwann diese Komponente mit rein, Geocaching. Und dann jetzt zuletzt habe ich so ein neues Thema Outdoor im Prinzip mit draufgenommen. Ja. Was hast du denn da an Follower, dass man mal so einen Eindruck hat? 200 irgendwie. Ah, okay. Also so, sowohl als auch. Ich verfolge in etwa 190. Mhm. Hab da auch sehr viele dabei, die ich nur folge, die nur News bringen, sowas wie Heise oder Smashing Magazine und sowas. Ja gut, die habe ich auch dazwischen natürlich. Ja, und da sind auch viele dabei, die nicht viel schreiben. Sonst kannst du eigentlich, finde ich, gar nicht so viel mehr verfolgen. Also ich bin ja schon den ganzen Tag am Rechner und ich mache das so einmal in der Stunde auf, immer wenn mal ein Telefon kommt. Ja. Und ich jetzt ja irgendwo rausgerissen werde oder sowas, dann mache ich es mir mal auf. Ja, also mittlerweile überfliege ich es dann eher und gucke halt da, wo ich erwähnt werde, noch mit rein, weil sonst schaffe ich es einfach nicht. Viele sind dann auch ein bisschen beleidigt, wenn sie entfolgt werden, was ich immer so ein bisschen doof finde, weil ich will die ja gar nicht beleidigen. Vielleicht will ich einen, ich mag den vielleicht, aber ich will ihm jetzt auf Twitter nicht folgen, weil er mir einfach zu viel schreibt oder keine Ahnung was. Aber da ist dann immer gleich so eine, du hast mich da ja entfolgt. Ja. Und, ja, aber das meine ich doch nicht böse, verdammte Hacke. Wenn ich das böse meine, würde ich es ihm sagen. Ja, schwierige Sache. Genau, und da rutschen wir gerade auch schon wieder in ein anderes Thema. Naja, und dann habe ich so mich da ein bisschen umgeguckt, was so Geocaching angeht, ein paar Blogs gelesen. Dann bin ich beim Jeeper gelandet. Mhm. Fand das Blog geil, fand das geil, was er so berichtet und die Themen und so und bin ihm halt gefolgt. Er ist aber extrem Cacher ein bisschen, ja, klar. Ja, schon, er ist unterwegs, ne? Ja, eben. Das ist ja noch spannend, gar keine Frage. Also. Ich kenne ihn noch nicht persönlich, das wird sich dieses Frühjahr irgendwie mal, da werden wir eine kleine Wandertour zusammen machen. Der hört auch zu heute. Schönen Gruß. Sich da mal erledigen bei dem Thema. Bei der Gelegenheit und ja, dann hat er mal irgendwann so einen Tweet gebracht, hier, 6 Monate kein Found auf einem 35 Kilometer Multi. die Greifensteinschleife. Ja. Ja, und dann dachte ich so, ey Mann, Alter, du brauchst aber jetzt auch nicht hier im Winter raushauen, dass dein Multi, der 35 Kilometer zu wandern ist, im Winter nicht gefunden wird. Ja, und das hat mich dann irgendwie fasziniert, das Ding. Hab hier meine Jungs zusammengetrommelt, den Golle und noch jemanden und Ja. hab gesagt, komm, das machen wir. Ja, das war dann so im Frühjahr, da ist auch ein August raus geworden und dann sind wir dieses Ding gelaufen. So mit Übernachten und so. Ja. Wirklich Rucksack auf. Und im Vorfeld habe ich diese Der Weg ist das Ziel-Tour gemacht. 20 Kilometer, nee Quatsch, 30 glaube ich. 27 Dosen oder sowas. Bin ich alleine an einem Tag losgelaufen, 10 Uhr morgens, war um 6 wieder im Auto und dachte so, wenn du das dann ziehst, dann schaffst du diese Greifensteinschleife problemlos. Ja klar, muss man vorher Was mal ich, üben, ja. ja, genau, und das war so meine weiteste Wanderung, Rundwanderung und dachte, ja geil, machst du. Was ich dann nur total unterschätzt hatte, war so das Gewicht meines Rucksacks. Ja, das kenne ich nur. Ja, das kenne ich nur zu gut. Ach, herrlich. Gut, dass es nicht nur anderen so geht. Nicht nur einem selber so geht. Immer wieder gut zu hören war, ja. Und dann kam so schwuppdiwupp da 20 Kilo auf dem Rücken. Ja, und dann war es halt so, dann waren wir schon ganz schön fertig. Ja, klar. Ja, dann haben wir die Greifensteinschleife gemacht und das war im Prinzip auch eins dieser Highlights so in 2012 dieses Jahr. Auch das hat für mich, ist Geocaching auch so ganz viel, ich muss nicht den Tradie XY finden, sondern auch so einfach für persönlich sich weiter irgendwie zu bringen. Ja, ich weiß, klar. Und ein Ziel zu haben, sei es jetzt ein extremes Ziel wie Nothing But Stones, Ja. da muss man ja nun mal einiges für am Kasten haben, fitnessmäßig, Nee, ne? nee, nee. Ich glaube, Ja. Jeeper war dies Jahr auch da, glaube ich, ne? Der war Deswegen da, kommt ja. mir der Name nämlich auch bekannt vor, ja. Ich hab's verfolgt auch, also. Ich habe Nothing But Stones auf der Watchlist einfach, deswegen. Also Ja, ich auch. man sollte körperlich fit sein, aber guck mal, ich bin da mit meiner Frau auch hin. Wir haben vorher so 5, 6, 30 Kilometer Strecken geübt hier in Ja. Deutschland, ganz normale, also Rheinsteig sind wir eine gelaufen und solche Ja. Geschichten. Und na mein Gott, ich bin jetzt auch schon 46, Heike ist 50 und auch wir haben es geschafft. Also solange du körperlich gesund und belastbar, normal belastbar bist, übst du ein bisschen vorher und musst dich vernünftig vorbereiten. Das heißt, vernünftige Klamotten mithaben, dir bewusst sein, was du da Was du da tust. tust, ja, Das genau. ist ganz wichtig. Dieses Jahr sind ja welche. Ja, da war die Jacke nicht richtig regendicht und dann haben sie den einen alleine laufen. Will ich gar nicht ins Detail gehen, aber war vielleicht mal ganz gut, dass das auch mal daneben geht, damit den Leuten klar wird, das schafft man, wenn man normal und fit ist, aber man sollte sich trotzdem vorher drüber. Das ist auch eine mentale Geschichte, glaube ich, einfach. Du Ja. bist halt alleine da vorne. Genau, und das ist aber auch eigentlich gerade das, was ich sehr schätze im Wald, das Alleine sein. Ja, okay, klar. Einfach raus sein und also ich, in einem normalen, wenn normales Wetter ist, über was weiß ich, Frühjahr, Sommer, Herbst, stellst mich 10 Minuten in den Wald, ich laufe 2 Stunden rum und kann dir dann nicht sagen, danach sagen, an was ich gedacht habe. Ja, so soll es auch sein. Ja, genau. Genau das. Und das ist das, was ich so sehr schätzen gelernt habe am Wandern und überhaupt draußen sein. Jetzt ist man als Skater ja auch sehr viel draußen. Ja, Du klar. fährst draußen, sei es eine Rampe, sei es Street irgendwo, aber das ist nochmal was anderes. Ja, okay. Mehr Und Sport, da das, muss ich konzentrieren. Ja, kann ich schon nachvollziehen. genau, und das hätte ich wahrscheinlich ohne Geocaching erst in 10 Jahren entdeckt, da bin ich mir irgendwie sicher. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 33. Ja, okay, klar. Ah. Relativ jung im Prinzip. Ja, im Prinzip ja, ich Ja, sag mal, ich bei den muss. Cachern, ja, ist einfach so, der Schnitt liegt eher zwischen 40 und 50. Ja, ich glaube, dieses 10 Jahre Verlag und Skateboard-Magazin machen hat mich so ein bisschen älter werden lassen, weil man da doch sehr viel irgendwie erlebt, so als Selbstständiger von hoch und tief. Dann hast du die finanzielle Ja, Last natürlich. ständig, dann musst du den nächsten Druck bezahlen, dann hast du den Anzeigenkunden, der abspringt und sowas. Also, Ja, klar. ja. Ja, und da bin ich schon dankbar irgendwie so für Geocaching. Und das ist so ein bisschen diese Leidenschaft einfach, die da, glaube ich, ganz viele von uns Dinge machen lässt, ein Team werden oder Ja, stimmt, absolut. Das schweißt so. zusammen, sowas zu machen, ja. Ja. Also ich habe speziell bei Nothing But Stones einfach gemerkt, wir waren schon 20 Jahre verheiratet, aber das hat uns nochmal noch mal auf eine ganz andere Ebene im Prinzip gebracht, weil man muss sich einfach da 3 Tage aufeinander verlassen und es war schon, das ist noch mal was alles, kann man auch gar nicht beschreiben. Ich muss auch aufhören, sonst meckern die nachher wieder, dass ich schon wieder von Nancy Stones erzähle, aber es geht gar nicht um den Cash selber, sondern um dieses Erlebnis, das man da hat. Man muss sich überwinden und wenn man das dann zu zweit, am besten halt mit Partner macht, dann ist das schon was, boah, das verbindet echt und ja, zwar richtig heftig. Ja, dann kannst du auch zurückblicken und sagen, oh, guck mal hier, geil und ja. Also diese Greifenstein-Schleife, das war für mich so ein richtiges Ziel, einfach zu sagen, hey, ich mach das jetzt und teste meine Grenze irgendwie auch. Mhm. Was brauche ich an Ausrüstung wirklich und was nicht? Ich bin eigentlich so, wie gesagt, sehr, sehr lange schon unterwegs auf der Straße, eigentlich eher mit dem VW-Bus. Ja. 6 Wochen in Spanien, Frankreich, nur in der Karre gepennt und alles schon gemacht. Mhm. Aber dieses so zu Fuß loslaufen und auf dem Rücken, anders, ja. Ja, das ist was ganz anderes. Ja, das also viele unterschätzen auch tatsächlich den Rucksack, egal welche Tour man da macht. Total. Also bei dem Rucksack muss man einfach wirklich entweder sehr gut nachdenken oder man kann es auch, was wir jetzt auch zum Teil gemacht haben, natürlich auch mit Geld erschlagen. Also ich sag mal, wenn du genug Geld raufwirfst, kriegst du halt ein Zelt, das wiegt halt nur die Hälfte. Das ist, genau. Das muss man auch ehrlich zugeben, gar keine Frage. Ja. Ja, nochmal zu dieser Greifenstein-Schleife, das ist schon so eine kleine Anekdote. Wo liegt die eigentlich genau? Die ist in Hessen. Ah, okay. In Jeepers Hood sozusagen. Ja, das ist so ein Teil der so einer Wanderstrecke. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Ja, guck gerade mal auf die Seite. Also, die muss ich hatte mir den auch gerade schon mal gedingst. Ja, hier. Hatte ich gesehen. Da habe ich mir das rauskopiert. Denn das will ich mir mal ablegen, weil das sind so die Caches, die uns dann ja auch reizen. Ja, das. Und wir sind dann los und haben gedacht, ja, komm, wir schlafen einfach irgendwo im Vorfeld. Jetzt kann ich es ja auch mal live sagen. habe ich so beim Jeeper ein bisschen gefragt per Mail, sag mal hier, wo kann man pennen und so, kann man mit so einem Campingplatz an der Talsperre um die Ecke, habe ich gesagt, ja geil, da schlafen wir, war aber gar nicht so das Ding, was wir wollten. Wir wollten im Prinzip irgendwo wild, wo wir nicht mehr können, ja, eine geile Stelle. Wenn man müde ist. Entspannt auch, soll keinen Stress geben mit irgendwelchen Anwohnern und alles irgendwo einfach machen. Habe ich ihm dann gesagt, jo, wir schlafen auf dem Campingplatz und so. Dass er dann in Anführungsstrichen beruhigt ist im Sinne von, ja, hier nicht wilde Natur und so. Ja, klar. Aber ich denke, er hat das eh schon verstanden durch die Blume. Aber das sieht schon mal cool aus. Also ich gucke gerade, das Klettern scheint ja auch zu machbar zu sein. Ja, wir haben es gemacht, waren auch am richtigen Baum, haben es da nicht gefunden, um das mal so zu sagen. Hm. Ist machbar. Das ist gut. Das ist schon anspruchsvoll, machbar. Ich würde mir an der Stelle vielleicht so eine Alternativstation wünschen. Ja, okay, wenn man es, also was ich nicht mag, ist, wenn es jetzt nur über Kletterzubehör geht, dann fände ich es auch ein bisschen. Nee, gar nicht. Du kommst im Prinzip so hoch, musst aber sportlich sein. Ja, ich bin zwar nicht sportlich, aber mit Klettern habe ich es, das mache ich sehr gerne. Also von daher, ich werde mir den mal eben markieren hier schon mal, weil da bin ich jetzt schon sicher, dass wir den irgendwann machen. Ey, sag mal, du auch eher so als Hotelschläfer, was ich bisher so rausgehört habe, ja. Wirst da auch was finden unterwegs. Man kann das so legen, dass du da nicht irgendwie im Zelt schlafen musst. Nee, bei solchen Sachen habe ich da gar kein Problem mit. Also ich mag nur keine Campingplätze. Also da habe ich echt, die hasse ich mittlerweile wie die Pest, weil ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass alle Assis neben mir ihre Zelte aufschlagen. Also ernsthaft. Siehst du das an. Ja, ich weiß es nicht. Da bis morgens um 3 wird dann diskutiert vorm Zelt in voller Lautstärke und boah, das kann ich gar nicht. Also ich möchte nachts meine Ruhe, möchte nicht so viele Leute so dicht auf der Pelle. Aber da geht's ja auch so wie mir. Also als alter VW-Busfahrer, da willst du nicht auf dem Campingplatz stehen. Ja, das siehst du, weißt du selber, ja. Also das. Die sind doch alle kontaktfreudige Leute und ich möchte aber vielleicht gar keinen Kontakt. Nee, also Zelt ist grundsätzlich gar kein Problem, wenn das so 2-3 Nächte sind. Also wie jetzt in Schweden, als wir da hätten 6-7 Nächte machen müssen, das war mir dann einfach, dann hätte es mir keinen Spaß mehr gemacht. Das ist zu lange. Verstehe. Ja, und dann sind wir da halt los, haben uns dann unterwegs einfach so auch, naja, nicht unbedingt verschätzt, aber haben das ein bisschen unterschätzt. Klar. Und haben dann auf der Mitte so eine Hütte gefunden. so eine Schutzhütte mit einem Grillplatz. Die war dann in der Landkarte eingezeichnet. Irgendwie OSM, was das war. Bei mir war sie nicht. Beim Kollegen auf dem Telefon schon und haben dann gesagt, bis dahin laufen wir. Ja, okay. Dann kommen wir so diesen Berg hoch und dann sehen wir schon 3, 4 Autos da stehen und einen Feuerwehrwagen. Super. Oh nein, nein, unser Schlafplatz, ne? So 19:30 Uhr. Ah, super. Nein, der Schlafplatz. Ja, was war? Feuerwehrfest, ganz nette Leute. Kühlschrank, Notstromaggregat, kaltes Cool. Bier. Hier, nehmt euch. Und ich meine, geiler ging es dann nicht, ne? Wir hatten jeder 3 Dosen Bier im Rucksack. Ja, und dann haben wir da schön geschlafen in dieser Hütte, brauchten das Zelt gar nicht und alles. Ja, und war super. Ja, das passt dann natürlich wie Faust aufs Auge, Also wenn man das vorher gewusst hätte, ich hab das Ganze schon gedickt, aber habe es nicht gefunden, dass da so eine Hütte steht. Aber das gehört ja auch dazu, sich selber damit wollte ich gerade auseinanderzusetzen. sagen, das muss sich dann auch ergeben, alles ein bisschen, ja. Das muss mir der Owner nicht unbedingt vorkauen, ne? Also Ja. der Cache hört sich schon klasse an. Also ich habe ihn mir gleich mal dazu geschmissen, weil gerade so in Deutschland mag ich, oder ich suche ich immer wieder so nach, also entweder lange Wanderung oder so 2 Tage auch gerne, also mit einer Übernachtung, dann finde ich es passend. Ist Ja, ja in Deutschland genau. immer ein bisschen schwierig, wenn du da dann doch mitten im Wald irgendwo kämpfst, eigentlich darfst du es nicht. Ja, ja. Ah, und hier, es gibt ja kein Fleckchen Erde, wo nicht irgendein Rentner oder irgendein Hund, der dahin kacken will, vorbeikommt. Das ist ja immer das Hauptproblem dabei. Also, ah, schwierig. Ja, genau das. Ja, und das war so ein Highlight. Also wir waren nachmittags um 3 oder 4, 4, glaube ich, fertig. Haben das Final gefunden, sehr schön, sind dann in die Ortschaft, in die nächste Gaststätte, Wirtshaus, Ja. wie wir waren, verschwitzt mit unseren riesen Rucksäcken. Haben 3 Radler bestellt, haben die 0,0 ausgetrunken, nochmal Ja, drei kann hinterher ich mir bestellt. vorstellen. Haben wir ein Taxi gerufen, weil wir den Bus zurück in den Ort kriegen wollten. Und alleine die Anfahrt von dem Taxi hat irgendwie 15 Euro gekostet. Also da kannst du einsortieren, wie ländlich das da Ja, ist. also absolut ja. Kann ich mir gut vorstellen. Was ist erst das? Habt ihr da schon einen Plan für die nächste Großtour? Oder na, klar, mit Kindern ist natürlich auch wieder schwierig, da muss die Frau dann alles machen. Ja, das geht gar nicht mit Ja. Kindern im Prinzip. Das geht nur in der Gruppe mit Jungs, die da Ja. sich alle freinehmen und das kannst du gar nicht machen mit Kindern. Also die nächste Sache, die ich hier sogar in der Ecke bei uns vorhabe, ist rund um Vorhalle. Ja. Vorhalle ist ein Stadtteil an der A1 Hagen-West. Vielleicht die eine oder andere schon mal vorbeigefahren. Und den habe ich per Zufall auf der Landkarte gefunden. Manchmal scrollt man ja einfach so Ja, rum, was kommt denn klar. da oben und sowas. Ja, der ist so ein 20 Kilometer Wandermulti mit einem Höhenprofil, was mitunter angsteinflößend ist. Und da wollen wir uns mal gucken, ob die Hessen mal hier hochkommen nach NRW. Team Frechdachs lese ich auch sehr gerne auf Twitter. Der macht immer schöne Videos, auch Nothing but Stones ein Video gemacht. Ja, ich glaube, das hatte ich auch. Also habe ich mir ziemlich wahrscheinlich gerade gesehen, weil Nothing but Stones ist das Einzige, was bei mir immer auf der Watchlist ist. Ja, und da, der macht schöne Videos auch so. Stimmt, der hat die, glaube ich, aber mit Musik unterlegt, ne? Ja, ganz Das gut. war das Einzige, was ich schade fand. Kann man ja muten, also. Nee, gar nicht die Musik, nicht, dass sie stört, aber ich gucke mir gerade mal diesen anderen an hier rundum. Das ist gut, das ist so ein Bilderteil. Das finde ich auch immer nicht schlecht, wo man dann die Bilder Ja, das ist ja zuordnen muss, ist ne? ja die Greifensteinschleife auch, ja. Das finde ich auch gut, weil da geht nicht so viel verloren, hätte ich fast gesagt. Also kann nicht so schnell mal was fehlen. Also, das ist immer ganz gut. Das geht mir zum Beispiel auch irgendwie so auf den Sack, dieses Verstecken an muggeligen Stellen Ja. mit extra fies. Ja. Selbst so mit und dann noch nicht aussagekräftige Hints. Ja, klar. Das habt ihr letzte Woche ganz schön gesagt, der Sandmann, ganz schön, so muss das sein mit einem Hint. Der muss halt helfen. Ja, das darf kein Mystery sein, sondern dann muss relativ fast klar stehen, wo der Genau. Cache ist. Genau. Aber da haben sie Punkt. dann schon wieder Angst, dass, was ich sowieso mal einen Witz finde, dass dann betrogen wird und der Hint zu früh gezogen. Genau, und Ich, entweder, boah. ja, das muss ich doch für mich selber entscheiden, Ja. ob ich den lesen will oder nicht. Ja, Und nicht nur das. Ich finde diese Worte betrogen und er hat ja, ach, beschissen und was alles. Mein Gott, es geht niemandem irgendetwas verloren. Und wenn einer ein 5-5er-Multi macht, indem er direkt zum Final rennt, weil er die Koordinaten ja. gekriegt hat, ja, dann hat er sich doch als einziges selbst beschissen. Dann lasst ihn doch, meine Güte. Entschuldigung, muss ich mal loswerden. Weil das so, nervt mich so immer so. ist das auch. Also ich sehe das einfach, jeder soll das machen, was er will. Und jetzt, wenn ich jetzt sage, ich finde Kurzlogs doof, dann finde ich die halt doof. Ja, das ist auch wieder, ja. Ist ein sehr heißes Thema bei dir. Nein, also mich stört das noch nicht mal, nein, mich stört das ganz ehrlich, mich stört das nicht, wenn du sagst, Kurzlogs findest du doof. Das ist eine Aussage, mit der ich absolut leben kann, weil das Entscheidende dabei ist, du sagst, findest du. Und damit ist das nicht diskutierbar, sondern das ist deine Meinung, die steht dir absolut zu. Mich nervt, wenn mir einer schreibt, ja, das ist Kurzlog, das lösche ich, das geht gar nicht. Was, ja, das weil das doof auch, ist. Ja. Weil das ist wirklich doof, weil, sorry, es gibt eine Regel und wenn einer überhaupt keinen Text lockt, ist auch das nach den Regeln. Ich finde das auch nicht gut, aber ich nutze teilweise manchmal auch selbst Kurzlogs. Natürlich. Und manchmal schreibe ich ganz viel, aber was ich überhaupt nicht mag, wenn mir immer alle möglichen Leute alles Mögliche vorschreiben wollen, und das ist im deutschen Geocachen echt extrem, ich muss es mal so sagen. Ja, da habt ihr auch letzte Woche ja schön drüber referiert. Also ich sag da, jeder soll machen, was er will. Und ja, solange er nichts kaputt macht, ist es doch okay. Ja, leben und leben lassen, wobei mich diese Kurzlogs, ich habe da gerade einen Link gepostet, jetzt mal so angepisst haben in letzter Zeit, weil ich immer überall das Gleiche lese. Ja, schnell gefunden, ja geil, mit dem gefunden, super schnell gefunden und es interessiert mich doch nicht, ob du das schnell gefunden hast oder nicht. Ja, und der sagt, was soll ich denn schreiben? Ich habe nichts zu sagen. Ja, und genau da treffen sich dann beides. Das ist das Problem da, für mich. Da sind wir halt willkommen in der Masse, ne? Ja. Ich würde auch beinahe schon sagen Mainstream. Also, ja. Also ich, ganz ehrlich, das ist das Einzige, was ich an Manzi wirklich sehr gut finde oder wirklich besser finde als beim Cachen. Du lockst praktisch als Found, wobei es da ja irgendwie anders heißt, weiß ich jetzt gar nicht, du capturest das Ding, aber entscheidend ist, du musst überhaupt kein Log schreiben, sondern du schreibst wirklich nur was, wenn du speziell dazu was sagen möchtest, und das finde ich die beste Lösung. Hältst deine Keule da dran und ist gut, ne? Ja, weil so ist es einfach. Ich meine, der Owner, der einen Cash legt, um ganz tolle Logs zu bekommen, der macht grundsätzlich sowieso schon einen Fehler. Die Loks sind das Sahnehäubchen und natürlich freut man sich über schöne Loks, aber man sollte niemals mit der Erwartung daran gehen, schöne Loks zu bekommen. Dann kann man nur enttäuscht werden. Ja, genau das, ja. Also nichts erwarten und was Gutes kriegen ist genau, gut. Genau. Und wenn dann eben 2, 3 mit Kurzloks dazwischen sind, dann ist das halt so. Und wenn alle Kurzloks schreiben, dann kann man vielleicht sich auch mal hinsetzen und sich Gedanken über seinen Cache machen, ob der vielleicht nicht so gut ist, wie man selber glaubt. Ja. Was es ja auch gibt. Das ist auch, was du einmal schon sagtest, gerade beim Cachen mit viel Leidenschaft. Was auch einfach dazu führt, dass beim Cachen auch, da hat auch fast jeder das ultimative Wissen für sich gepachtet. Ich nehme mich da gar nicht aus. Also deswegen gibt es da auch fast keine Diskussionen, sondern immer nur. Nur, ja, genau. Richtige Kleinkriege, wer jetzt recht hat, echt, das ist. Ja, aber wie gesagt, ich nehme mich da nicht raus. Ich habe mir das als guten Vorsatz fürs nächste Jahr vorgenommen, mich da zu bessern. Und dann schauen wir mal, ob das dann wirklich funktioniert. Ich habe hier gerade mal, ich habe neulich so eine Seite hingestellt, kurzlogsinddoof.de. Ja. Ich glaube, da hast du sogar auch mir auf Twitter geantwortet und meintest auch, meint mal wieder jemand da eine Seite zu machen. Ja. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass das meine Seite ist. Habe ich nicht geguckt. Aber kann ich dir sagen, hätte ich auch sonst geschrieben, weil ich trenne da ein bisschen, das sehe ich dann nicht als dich beschimpfen, sondern das sehe ich dann als Streit. Ich finde, in Deutschland streitet man zu wenig. Wenn die Kultur dazu stimmt, ist das vollkommen geil. Ja, das meine ich. Aber deswegen, ich habe es ja auch nicht böse geschrieben, sondern ich habe einfach nur geschrieben, da muss, so wie ich es denke. Ja. Ich habe dir auch geantwortet, mir doch egal, ob der Baum umfällt oder nicht. Ja, genau. Deswegen, das dann finde ich es auch okay. So kann man sich auch unterhalten. Da kommen aber keine Wörter, wie die man dann streichen müsste, raus. Genau. Das ist ja das. Das ist halt so ein bisschen, diese Überschrift ist natürlich sehr pathetisch irgendwie für mehr Individualismus, Kreativität und Respekt. Ja, also ich habe da auch nicht das ultimative Wissen, wenn ich das jetzt wieder, ich habe das jetzt nur mal überflogen, ich kann das ja jetzt nicht alles in Ruhe lesen, dann laufen uns die Hörer ja weg. Wobei du natürlich, also bei Respekt, ich dir so ein Teilrecht gebe und ich mache aber auch Kurzlogs, wo ich schon bewusst, das ist dann mein Respekt, weil ich merke, wie der Cash gelegt wurde. Wenn du das so bewusst tust und sagst, hey, das ist die Bewertung, der Dose, so wie ich die empfunden habe, ja, dann ist das ja auch vollkommen was anderes. Du musst ja auch keine Arien schreiben über, ey, ich war da dies und das und dies, sondern es geht ja nur darum, du kannst ja mit zwei Sätzen genauso respektvoll und eine Aussage treffen, als mit TFTC und schnell gefunden. Ja, aber wie ist es denn jetzt zum Beispiel, ich benutze immer das gleiche Standard-Lock. Einen habe ich hier schon, der nölt mich deswegen immer voll hier aus der Umgebung. Gut, der mocht mich sowieso noch nie, deswegen meckert er gerne auf mir rum, aber der labert mich dann auch immer die Tasche voll oder macht sich drüber lustig, dass ich die so schreibe. Das sind zwei Sätze, die sogar sehr höflich und nett sind, aber es ist halt jedes Mal das Gleiche. Ist okay. Nee, dann ist es okay. Das ist doch eine Bewertung in dem Moment von dir zu der Dose, ob das jedes Mal das Gleiche ist oder nicht. Hauptsache die Bewertung an sich finde ich korrekt und höflich. Ja, das ist das. Deswegen habe ich mir diese Kurzlogs angewöhnt, weil ich mir irgendwann mal gesagt habe, Kritik gut und schön, genau. Aber das eigentlich gehört für mich der Cash dem Owner. Und wenn die mir gar nicht passt, dann zeige ich das eher, indem ich zwar kurz, aber trotzdem höflich logge, als dass ich da anfange zu pöbel. Klar kann ich auch Kritik üben, das mache ich auch manchmal, aber wenn ich schon weiß, dass es gibt halt einfach Owner, wo du weißt, wenn du da Kritik üben wirst, dann nimmt er dir das krumm. Das ist einfach so. Es gibt halt Leute, die sind nicht kritikfähig. Weiß ich nicht. Bin ich vielleicht auch nicht, genau. Aber dann nehme ich da Rücksicht letztendlich drauf und versau ihm jetzt seine Loks nicht. So sehe ich das dann. Das ist für mich dann der Respekt. Ja, und da geht es mir einfach, ich kann das nicht mehr lesen. Also ich bin auch, ja, ich lese Listings, ich lese auch Loks. Ja. Weil ich auch sehr ausgewählt Dosen mache und mich da einfach informieren möchte. Ja, klar. Ich muss mich auch mitunter informieren. Einfach um zu wissen, ja, kann ich da jetzt mit meinem Kind auf dem Rücken hinlaufen oder ja, nicht? Ja, natürlich, klar. So. Aber wo ziehst du jetzt die? Aber guck mal, das ist auch wieder eine, wie es mir persönlich ja auch immer geht. Es ist aber natürlich eine sehr subjektive Sicht erstmal. Was sollen denn Leute machen? Es gibt nur mal Leute, die haben Bock auf Masse. Ja, dann sollen sie es halt machen, aber dann sollen sie sich ein respektvolles Kurzlog einfallen lassen. Ja, wie willst du das machen, wenn du 300 Stück an einem Tag machst? Ja, das kannst du doch genauso wie mit deinem Standard-Log machen. Okay, du meinst aber dann aber mit Copy-Paste letztendlich ja, dann. Ja. Ja, okay, das machen aber auch viele. Ja, okay. Okay, dann ziehst du da noch einen Unterschied drin. Okay, das ist was anderes. Weil viele regen sich dann auch wieder auf, dass es Copy- und Paste-Logs sind. Und das ist der Punkt, wo ich dann sage: Ja, was wollt ihr denn? Dann schickt mir einen Log-Text zu und ich setze den da rein. Ja, echt, weil ich. Oh. Nein, also ich will das auch niemandem vorschreiben. Das ist halt so ein subjektives Ding, was mich genervt hat. Und da ich das nun mal kann, habe ich so eine kleine Seite hingestellt. Nee, ich kann deine Sicht ja auch absolut verstehen. Also deswegen mache ich diesen Podcast, weil deswegen haben wir auch so lange nichts gemacht. Aber erst als uns die Idee mit Gästen kam, haben wir ihn wieder gemacht, einfach um diese Meinungen alle mal aufzunehmen. Weil mir persönlich versuche ich die auch schon in mein eigenes Denken einfließen zu lassen. Also ich lasse mich da auch durchaus belehren. So ist das gar nicht. Also ich höre mir das gerne an, weil sind einfach mal andere Sichten. Und das ist ja auch im Prinzip das, was ich an diesem Podcast und an dem Konzept auch schweigende Mehrheit im Prinzip sehr schätze. Ich habe kein Sendebewusstsein. Ich muss nicht da rausrennen und sagen, guck mal, mach dies oder das. Aber hier gibt es eine Möglichkeit, wo man das mit einer kurzen Hürde kann. Ja, klar. Ob ich da jetzt selber auf die Idee gekommen wäre, weiß ich nicht. Jetzt hat mich irgendwie Golle, der übrigens als Cashnik Arikan Neues heißt, ich sage immer nur Golle, der hat halt gemeint, komm, geh doch mal dahin. So auf dem Hintergrund, weil ich gerade mit Kurzlogs kam. Und ich sagte, ey, können wir Kurzlogs auch aus unserem, wir sind im weitesten Sinne, bezeichnen wir uns als Dosenfüchse. Das wäre in der klassischen Bezeichnung ein Team, aber wir sind kein Team, wir sind einfach eine Gruppe von Leuten, die da was zusammen machen. Ja, klar. Und ein Team finde ich immer, Team-Renner, das kann ich nicht ab, irgendwie so. Sollen sie machen, Team, wer das will, ist auch schön und gut, ja, aber wir sind halt kein Team. Wir sind klar, einfach die Dosenfüchse. Klar. Und dann meinte er, ja komm, geh doch mal dahin, da kam auch gerade dein Aufruf, wo du sagst, ich brauche Gäste. Ja, übrigens brauche ich immer noch, also ne, wer zuhört, ihr seht, hier passiert keinem was. Und so kam ich halt jetzt dazu. Podcasts sind mir ja an sich fremd, natürlich weiß ich, was es ist. Bin jetzt da nicht so, dass ich sagen muss, ich musste das machen. Und das ist auch so, was ich gelernt habe aus dem Skateboardfahren. Wenn man Dinge beruflich macht Und die wirklich 12, 16 Stunden um die Ohren hat, ja eigentlich sogar noch länger, Reicht's danach? dann reicht's Ja, ich und dein weiß. eigentliches Hobby leidet Ja, darunter. ich weiß absolut, was du meinst. Ja, es geht Ich mir hatte beim keine Programmieren auch Lust, so. es gab Wochen, wo ich keine Lust hatte, auf dieses scheiß Brett zu Ja, steigen. klar. Weil man irgendwann genug. Ja, ist So, absolut. da kommt. Übrigens, ich muss mal ganz kurz, bevor das jetzt nach oben wegscrollt. Also im Chat, Tünnis hat mir jetzt einen Log geschrieben, wie ich schreiben soll. Er hat mich zwar mit E hinten geschrieben, das wollen wir mal Das übersehen. Gedicht, ja. Aber cool gemacht. Ist überhaupt eine Idee, so ein Gedicht zu nehmen. Also das muss ich tatsächlich mal drüber nachdenken. Obwohl das fällt, glaube ich, auch oft hin ist. Ja, und das habe ich so gelernt in meinem ersten Leben. Also natürlich ist das geil und das klingt immer für alle so super, das Hobby zum Beruf machen. Ja, nee, ist aber nicht so. Finde ich auch Nee, nicht. Geht auf mir auch so. Dauer nicht. Und ich war heilfroh, als wir aus dieser Nummer raus waren. Und ja, jetzt kann ich auch wieder aus Spaß Skateboard fahren, Ja, das so. glaube ich, dass das einen Unterschied macht. Also ich merke es ja selber, ich habe das Programmieren ja auch als, war ja auch ein Hobby, bevor ich das zum Beruf gemacht habe. Und seitdem ich es als Beruf habe, habe ich abends keine Lust mehr, mich hinzusetzen und irgendwas zu machen. Ich kriege auch zum Beispiel eine Menge Verbesserungsvorschläge für unseren Blog. Ja, würde ich dir auch sofort um die Ohren hauen. Habe ich dir ja auch schon mit Ja, Kategorien und aber du hast da ein relativ einfaches Problem. Das ist ein Anbieter, also Pothost ist ein Anbieter, der bietet dir so eine Seite und da kannst du so gut wie gar nichts machen. Das ist wirklich ein absolut kastriertes WordPress und da hast du keine Chance. Du hast aber ja. den Vorteil, dass ich wirklich den Podcast hochlade, den Text dazu schreibe und der ist da, der ist in iTunes, der RSS-Feed ist komplett in Ordnung. Das Hochladen geht relativ gut. Das heißt, das kostet mich 5 Minuten Arbeit, wenn ich meinen Podcast fertig habe. Vorher habe ich podcaster.de ausprobiert. Da kriege ich ein richtiges WordPress-Blog. Da funktionierte das Hochladen nicht. Die RSS-Feeds funktionierten nicht so richtig. Ich weiß, das kann auch mein Fehler gewesen sein. Aber genau da geht's los. Ich hätte mich Stunden und richtig viele Stunden erstmal wieder beschäftigen müssen. Wie funktioniert das alles? Wie will ich es da machen? Und mir ist es wichtiger, diesen Podcast zu produzieren und rauszubringen, als Als die sich mit Opt. der Technik zu beschäftigen, Ja. ja. Und wir haben auch was viele dann übersehen. Dann kam auch so das Argument, ja, aber bei euch kann man jetzt zum Beispiel den Flatter nicht so gut drücken, weil das zu kompliziert ist. Da muss man zweimal drücken und bla. Absolut richtig. Mir ist auch vollkommen bewusst, dass wir da niemals Geld mit verdienen werden, weil wir das nur als eigentlich echt als Werbung für Flatter eingebaut haben, mehr oder weniger. Ja. Wir wollen kein Geld verdienen. Wir wollen auch als Podcast gar nicht größer werden. Einfach, du glaubst gar nicht, wie glücklich ich mit diesem Podcast im Moment bin. Und soweit ich nichts anderes gehört habe, Marco auch, der das ja alle 2 Wochen mitmacht. Die Größe reicht uns, unsere Hörer gefallen uns, den Chat finden wir genial, weil wirklich unglaublich aktiver Chat dabei ist, auch wenn es jetzt hier Kommentare heißt. Aber so, wir haben so ein Limit erreicht, wo wir sagen, das ist, was wir wollten. Mehr wollen, wir wollen nicht Radio werden. Also wir wollen gar nicht so. Die werden alle so professionell, das wollen wir nicht. Das ist für mich kein Podcasten. Bei Podcasten gehören für mich Pannen dazu, Versprecher, meine kleinen Wutausbrüche auch mal ab und zu. Dein M, das ist alles, ja, weißt Ja, du, das gehört alles dazu. Das macht doch einen Podcast aus. Und auch die Länge. Also ich könnte mir kürzer gar nicht vorstellen. Solange wir noch uns unterhalten über irgendwas, werde ich doch den Podcast nicht beenden. und das ist, wie man so als Skateboarder sagen würde, Hardcore oder Core. Das ist einfach aus Herz und das macht man einfach, weil man es machen will. Ja. Und nicht, weil du da jetzt geile Props kriegst und Fame und alles, sondern du machst das einfach, weil du Bock drauf hast. Ja, man muss auch mal ganz realistisch sagen, ich glaube, was viele unterschätzen, was ich mir dann auch ab und zu schon mal von Leuten, die mich dann nicht so mögen, anhören musste, von wegen, dass ich mich dann als der große Demoni sehe, ein Scheiß tue ich. Seitdem ich diesen Podcast mache, werde ich eher des Öfteren angefeindet, ohne dass ich so richtig weiß, warum. Das sind zwar immer nur einige wenige. Aber man wird ehrlich gesagt öfter angefeindet oder angemacht, aus Gründen, die ich echt gar nicht so richtig durchschaue. Das sind nur einige wenige. Die meisten machen einem viel mehr Freude, so wie jetzt diesen Adventskalender vom Vielweib oder ähnliches, oder die einfach beim Chat dabei sind. Also ich glaube, die meisten haben eine Menge Spaß mit uns. Aber insgesamt erntet man ab und zu Lob, über das man sich auch sehr freut. Eigentlich sogar relativ viel bei uns. Aber auch oftmals so Anrauzer, wo man sich mal fragt, was wollen die Leute von Ja, mir? ja. Und das liegt, glaube ich, daran, dass sich sehr viele Leute über Geocaching und den verbundenen Lifestyle einfach komplett Ja, identifizieren. definieren sogar, ja. Genau, genau. Definieren, identifizieren. Ja. Das kennt man natürlich beim Skateboardfahren auch. Natürlich, da musst du die Schuhe haben und du musst, hier ist es die Taschenlampe. Ja, aber und das ist überhaupt ne? interessant, wenn du aus so einer Szene kommst. Ist denn da die Tonart, ist das da auch so? Also ist das da wirklich auch so? Ich finde es beim Cachen Ja. teilweise echt heftig. Also wirklich, wie da miteinander umgegangen wird. Ja, also sag mal, die Tonart, kann man vielleicht nicht so direkt vergleichen, weil das in der Regel sich in unterschiedlichen Altersgruppen abspielt. Also ich jetzt mit 33 sage, ich bin schon einer der Älteren, auch weil ich vom Kopf da skateboardmäßig sehr viel älter bin. Ich habe zwar spät angefangen, aber ich bin immer mit Älteren zusammen gewesen und dadurch habe ich halt einen anderen Einblick gekriegt. Ja, auch ja letztendlich so ein Einblick, dass man ein Magazin machen konnte. Ja, klar. Das machst du ja auch nicht irgendwo, auch wenn ich nur in Anführungsstrichen nur die Geschäftsführung und das Layout und die Zahlen gemacht habe, aber trotzdem musst du da ja irgendwie drin sein und das verstehen, das Thema, Ja, ne? keine Frage. Das sage ich auch, weil ist ja beim Podcast nicht anders. Ich Ja. kann so einen Podcast nicht machen, wenn ich nicht selber cachen gehe, in meinen Augen. Punkt. Ja. Da gibt es für mich kein Vertun. Ja, und also das sind sehr Parallelen. Skateboarding hat sich in Wellen bewegt, das tut Cachen auch. Es sind viele Leute dazugekommen, viele gehen. Das ist genau das Gleiche. Also da bin ich vielleicht auch jetzt, wer weiß, vielleicht wäre ich da, wenn ich jetzt nur Cachen gefunden hätte, auch so infiziert. Ja. Ist das eigentlich, ich weiß, jetzt kommen wir wieder vom Cachen weg, da werden dann schon einige wieder die Augen verdrehen, aber es interessiert mich einfach. Ist das mehr oder weniger geworden? Ich habe immer das Gefühl, Skateboarden, klar, in meiner Jugend habe ich die gesehen, ich selber habe es nie betrieben, aber da fing das so ein bisschen an für mich, aus meinen Augen. Und heute sehe ich da gar nicht mehr so viele von. Ich weiß, dass Neu-Wulmsdorf zum Beispiel hier so einen Skateboardplatz jetzt eingerichtet hat für die Jugend, der aber wohl auch nicht so angenommen wird. Ist da noch viel los oder ist das allein durch Internet und Ähnliches auch irgendwie runtergegangen von der Menge her? Nein, das ist im Prinzip, ist da schon noch sehr viel los. Die Szene ist da. Die Szene hat sich vielleicht ein bisschen aus der Öffentlichkeit verlagert. Das, was du wahrnimmst an irgendwelchen Stufenfahren oder an Plätzen, wo eine Schräge ist oder sowas. Naja klar, die haben es früher natürlich auch gerne in der Öffentlichkeit gemacht. Da fiel es einem dann einfach ja, ins Auge, ja klar. Weil es auch nichts anderes gab. Jetzt wird sehr viel kanalisiert auf Plätze oder direkt in Hallen. Jetzt oh, ist ja, das ist ja cool, hätte ich euch gedacht. Hamburg war schon immer eine Vorreiterstadt in dem Sinne, Ja. was Skaten in Deutschland angeht, neben Münster. Münster? Ja, Titus und alles, also Münster. Ja, hätte ich, also so Hamburg, Münster, hört ja. sich jetzt so hintereinander weg, erstmal eigenwillig an. Also Münster hätte ich jetzt nicht unbedingt als zweites getippt. Nein, die Szene ist sehr, sehr groß. Es ist Big Business, es ist Mainstream, da geht richtig Asche über den Tisch, da sind große Marken, Aha. Quicksilver, K2 und alle wollen da irgendwie einen Kuchen, Nike ist dabei. Ach, das ist sehr kommerzialisiert worden und das gab es ja. natürlich auch. Es gibt da ganz viele Lager, die einen sagen, ja, ist doch geil, die anderen sagen, nee, ich will das nicht olympisch. Und, ist und das jetzt olympisch? Ja, es ist im Gespräch, ja. Wow, ey, manchmal, also nichts gegen die Skater umkommt, ja. sonst komme ich morgen mit Mistwagen vor der Tür. Aber das, also manche Sachen, die olympisch werden sollen, irritieren mich schon. Es ist vielleicht sogar schon olympisch, steinigt mich. Ich bin Gott sei Dank da raus aus diesem Business und ich weiß es nicht mehr genau. Olympisches Skaten. Ne. Und also da gibt es alles und nichts. Und natürlich auch die sagen, oh, Kommerz ist scheiße. Ja, es klar. gab sehr lange einen Spruch, keep skateboarding illegal und sowas. Ne? Ja, kennen wir ja vom Cachen, ja, keine Muggels verraten. Genau, und, genau. Das ist da gibt es auch immer noch Hardcore-Leute, genau, also die das immer noch vertreten. Ja, kann, und kann das ist verstehen. Im Prinzip genau das Gleiche. Und das wird sich beim Cachen auch bereinigen, da bin ich mir ganz sicher. In ein, zwei Jahren hast du die Leute, die halt jetzt hip mit der App aufgesprungen sind, ja. auch nicht mehr am Start. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es dieses Jahr so einen gewissen Break gab. Also ja, es ist immer noch sehr, sehr beliebt und sehr, sehr bekannt. Die Events sind auch immer noch gut besucht, aber so kleinere Events merkt man schon mal, werden nicht mehr ganz so aufgeblasen, wie es mal war. Und es dauert auch schon mal 3 Tage, bis ein Cache wieder gefunden wird, obwohl er hier an Hamburgs Grenze liegt. Und ich habe so das Gefühl, also jetzt nicht nur durch den Winter, sondern es ist dieses Jahr so ein, als wenn jetzt so die Delle erreicht wäre, also der Breakpoint. Und dass es so ein Hauch runtergeht. Nicht wirklich viel, aber so ein Hauch. Das beschleicht mich schon, das Gefühl. Ja, das kann gut sein. Ich kann das nicht wirklich beurteilen. Ich habe auch Sachen auf der Watchlist, hier so Regionales, einfach was mich interessiert. Und dann so Cash, so Fernziele, die ich einfach machen will. Ja, klar. Also was mich ein bisschen erschreckt hat, war tatsächlich dieses Jahr speziell Nothing But Stones. Ja. Was für eine Menge an Leuten da hochging. Und zum Teil, ja, von der Vorbereitung halt echt gewagt, will ich mal sagen. Und auch wieder Cash gemacht wurde. Also ich will da auch keinem was vorwerfen. Wer da vorne war, darf den Loggenpunkt. So, ja, da kam es mit dem Schiff und so, die Leute, ne, die da mit dem haben Boot. Haben sie ja nicht gemacht, aber hatten sie ja überlegt. Und das sind so die Punkte, wo ich mich da frage, ja, aber wozu machst du den dann überhaupt? Also das ist doch da stöhne ich jedes Mal wieder drüber. Ich will die Leute auch nicht langweilen mit meinem Gestüt. Ja, aber das soll halt jeder schon selber wissen. Und wenn die halt das so meinen, machen zu müssen, ja, hey, dann haben die halt, was weiß ich, wie viel geile Founds und wenn jemand aufgeblasen ist oder bleiben wir mal im Jugendslang ein Poser, dann bleibt er das halt. Ja. Das Gute ist, dass die Leute das aber auch immer alle relativ schnell wissen und dann nützt ihm das auch nicht ganz so viel. Ja. Nein, sowas muss mal gelaufen sein. Das ist genau wie wenn du deine 2 Multis, die du hier genannt hast. Ach Mensch, selbst wenn ich die Final-Koordinaten kriegen würde, das ist doch völlig hohl und doof. Das Ding muss ich doch gelaufen sein. Das Erlebnis ist doch, was ist aus. Aber vielleicht werde ich auch einfach nur alt. Aber das Gejaule gebe ich ja immer. Das wollen wir jetzt nicht vor Weihnachten machen. Nee, deswegen hier auch Love, Peace and Happiness. Wie gesagt, da bin ich, glaube ich, alte Schule und altmodisch. Ich liebe die Weihnachtszeit im Moment. Nehme ich alle in den Arm, kriegen sie einen Bus hier, egal wie böse sie auf mich sind, das ist mir Wurst. Man muss einfach nicht nachtragend sein. Nee, das macht auch keinen Sinn und keinen Spaß. Und wenn ich halt mit jemandem nicht mehr sprechen will, dann spreche ich halt nicht mehr mit dem. Fertig. Ja, aber ich sehe gerade, Feuerweize schreibt gerade, also entweder, sonst sage ich immer nur, dass Lok im Logbuch zählt. Ja, das sehe ich auch immer noch so. Ich sage ja, selbst wenn einer mit dem Schiff Nothing But Stones macht, ist er natürlich berechtigt, ihn zu loggen. Ist überhaupt keine Frage. Es tut mir nur leid für ihn selber. Also ihr müsst mal unterscheiden, wie ich das sage. Ich will ihm das nicht verbieten. Wenn der da drin steht, steht er da drin, selbst wenn er nicht mal da oben war. Aber ich möchte denen einfach immer wieder sagen, Jungs, überlegt mal, was ihr verschenkt da dran. Das eigentliche Erlebnis schmeißt ihr weg. Das ist doch wie die Nutte bezahlen und nach Hause gehen. Ja, da habt ihr die auch betrogen. Super. Ja, also da muss man sich einfach keine... Das muss jeder für sich selber wissen. Ja, deswegen, das ist auch kein Verbieten oder irgendwas. Also Gottes Willen nicht falsch verstehen. Nochmal hier Themen springen. Wir waren eigentlich bei welcher Hardware? Ja, stimmt. Cachen. Ja, und dann bin ich der Weg ist das Ziel-Ding gelaufen. Ja. Das war ja auch einfach für mich so ein Ziel, was ich machen wollte und dachte, geile Vorbereitung. Und dann war am Ende zwischen Cache 18 und oder 20 war dann das Telefon leer. Ja, ich hatte natürlich noch ein anderes Telefon, mein echtes, was ich aber nicht zum Cachen nehme mit und konnte das dann damit zu Ende machen. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt brauchst du ein reines GPS. Ja, klar. Und habe mir dann Oregon 450 gezogen. Ah, okay, das hatte ich auch, ja. Und bin dann das erste Mal auf der Greifensteinschleife damit losgelaufen. Mhm. Ich hatte den Track auf dem GPS. Der Golle hatte ein paar Dosen. Ja. Und Kollege Thomas hatte nur sein Telefon. Ja, und dann sind wir losgelaufen. Mit dem Track war auch schön und gut. Den braucht man eigentlich gar nicht. Weil es so gut ausgeschildert ist, dass du gar nicht nach dem Track laufen musst. Na so gut, lass Nebel oder irgendwas kommen. Ist immer gut, ihn dabei zu haben, ja. Ja, aber es ist so gut ausgeschildert da, das Ding, dass du es einfach nicht brauchst. Wir sind dann nach Track gelaufen, standen irgendwo in einem Waldstück, wo gar kein Weg mehr war. Und dann haben wir es gesehen, dass wohl irgendwie, die sind da mit dem BMX gefahren. Ach Quatsch, nicht BMX, Mountainbike. Und dann war wohl irgendwie der Track versprungen oder was. Wir hätten nur geradeaus gehen müssen. Ja, manchmal sollte man sich nicht zu sehr auf die Technik verlassen, stimmt. Ja, Und da habe ich mir gedacht, jetzt brauchst du dieses GPS. Und das ist natürlich zum Smartphone auch schon ein ganz schöner Unterschied. Ja, klar. Inzwischen bin ich sehr Freund damit. Auf der Greifensteinschleife war das halt nagelneu und mein erster Trip damit. Und da war es halt so spaßig. Und Natürlich muss man sich auch daran gewöhnen, nur. wir hatten uns so, da sind einige Dosen auf dem Weg. Anfangs dachten wir ja noch, geil, komm, die nehmen wir alle mit und so. Ja, das kenne Ja, und dann frisst das aber doch einen Arsch voll Zeit. ich. Und dann guckst du mal auf die Uhr und denkst, oh nein, ey, wir müssen ja hier, wie viel KM müssen wir heute? Oh, 35 durch 2? Ja, 20? Okay. Ja, und dann Ja. sind wir halt, haben wir die liegen lassen. Ja, ist doch besser dann. Ja, ist auch besser. Wie zufrieden bist du denn mit dem Gerät? Weil das ist ja nun gerade aktuell oft im Angebot. Ich selber hatte es. Ich war, ehrlich gesagt, top zufrieden mit dem Gerät. Wie Ich geht's auch, dir? also bis auf die Startschwierigkeiten. Ich hatte irgendwie noch eine größere Speicherkarte reingesteckt, die hat er nicht gefunden. Ja, bei dem ist empfindlich. Ja, aber ich mag's. Also es ist geil, es gibt mir alles, was ich brauche. Ich habe jetzt noch nicht so Aktionen gemacht mit Peilen und dies und das. Ja, Das ist geht auch einfach, ja. auf dem Smartphone vielleicht ein bisschen zugänglicher. Hast du schon mal, kann das Ding noch Where I Go, weißt du das? Das kann's, ja, habe ich Ja, okay. gemacht. Der Where I Go ist auch ein schönes Thema. In Schwerte ist einer von unserer Crew, von den Dosenfüchsen. Den habe ich gemacht, aber noch nicht gelockt. Der war da gerade neu rausgekommen zum Mega, Ah. wo ich auch nicht war, obwohl das nur 20 Kilometer Anfahrt Oh, war. ich war Ja, ich kenne auch die sehr durchwachsenen Meinungen. da. Ja, okay. Also da ist Events einfach nicht so meins. Das kommt wahrscheinlich auch auf den Fragebogen. War ich noch nicht so richtig. Erstaunlicherweise kenne ich so hier aus Hagen, kenne ich so jetzt einige. Die habe ich über Twitter kennengelernt oder tatsächlich mal an der Dose. Und so, da komme ich halt rein. Und so ein Event, ja, schön und gut, vielleicht in einem halben Jahr. So ein richtiges, Ja, klassisches Event. klar. Es gibt ein Event, wo ich jetzt gerne hingehen will, Anfang Januar, nee, Ende Januar in Düsseldorf, so ein Stammtisch, Ja. wo der Zirkus und der EM einen Vortrag halten über den Übercache, den Foniva del Furgen. Ja. Die waren noch da hoch und mit der Twitterei und sowas, ne? Die Ja, beiden waren das, die da live getwittert haben. fand ich auch etwas eigenwillig, aber okay. Was für ein Irrsinnsprojekt, stehen da mitten im Schnee und meinen noch twittern zu müssen, okay. Ja, und die machen einen Bildervortrag, da will ich hingehen. Das ist eigentlich so auf meiner Rangliste Platz 1, den ich gerne machen möchte. Den Cash? Ja. Wann willst du den? Nächstes Jahr? Dann sehen wir uns dann. Ja, vielleicht sogar tut das ganz gut, wenn man sich da nochmal austauscht. Zusammengehen ist wahrscheinlich schon too much. Ja, das muss auch wirklich dann, da muss man sich Ja. kennen für. Also das habe ich immer gesagt, so diese längeren Touren. Da kannst du nicht nach anderthalb Tagen in der Wildnis feststellen, dass du dich eigentlich doch nicht so gut verstehst. Nee. Und wenn dann unterschiedliche körperliche Eigenschaften dazukommen, dann ist sowas echt zu gewahr. Nee, wir sind tatsächlich zu viert dann unterwegs, alles um die 50, so eine richtige Rentnerrunde. Und wir sehen das aber auch relativ locker. Das heißt, wir gehen da hoch und wenn da irgendwo Eis ist, über das wir nicht gehen können, dann drehen wir um und gehen wieder runter, Genau. ohne dass uns die Augen tränen. Also das müssen wir nicht haben. Aber ich kenne jetzt den Owner mittlerweile relativ gut. Da habe ich mich dann ein bisschen beraten lassen, schon mal, wann wir das am besten machen und so. Ja, Klingt er hat spannend. mich geblockt auf Twitter. Oh, wie kommt das? Weiß ich nicht. Das ist mein erster Block auf Twitter. Ich kenne niemanden, der mich geblockt hat. Er ja. Oh, das ist. Wahrscheinlich, weil ich in meiner Bio nicht Geocacher stehen hatte und er hat mich für irgend so einen Consulting-Spinner gehalten. Das kann natürlich sein, also weil sonst passt das gar nicht zu JR, also. Ja, und ganz unvermittelt. Also JR, guck mal nach. Oder Andi, wenn du hörst, du hörst uns doch immer, sag mal, ne? JR soll mal gucken, was er da geblockt hat, Mensch. Ja, irgendwie, ich dachte, er hat so ein abgeschlossenes Profil, wie ja total üblich in der Caching-Szene. Was ich also Ja. schlichtweg einfach zum Kotzen finde, weil Ja. das, ja doch, es führt irgendwie diesen Social-Media-Gedanken irgendwie so ad absurdum. Weil ich Ja. kann den nicht anpingen, ich kann nicht lesen, ist der cool, ist der nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn ich mein Profil irgendwie clean halten will, dann muss ich halt ein aktives Follower-Management betreiben. Ja, Dann mache muss ich ich. mich damit auseinandersetzen, so. Also habe ich bis vor kurzem oder bis vor einer Woche Ja. gemacht, dass ich tatsächlich diese Schwachsinns-Accounts rausgeschmissen habe wieder. Ab jetzt habe ich mir vorgenommen, ach, dann lass sie doch dranhängen, das ist mir doch egal. Ehrlich, ich habe da keine Lust mehr zu. Das wird mir einfach zu viel, weil ich mittlerweile auch tierisch viel Follower habe. Ja, wenn die alle interessiert, was ich sage, dann sollen sie es doch lesen. Und wenn ich davon ein paar nicht lese und sie lesen mich trotzdem, dann sollen sie das tun. Ich kann dazu stehen, was ich sage. Und, ja, ganz genau. Und ob das jetzt auch mit diesem Geocaching verstecken, nicht öffentlich und so, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, also darum geht es gar nicht. Ich glaube, es geht wirklich mehr darum, einmal möchten viele einfach diese Anfrage kriegen, dass sie sehen, wer ihnen folgt. Also ich kann das weder B noch fair urteilen. Mir ist es einfach egal. Ich habe es auch mal eine Weile so gemacht. Das war mir dann zu aufwendig. Und sie wollen halt vielleicht auch nur einer kleinen Gruppe schreiben, die sie wirklich kennen. Also ja, dann kann bin ich aber auf den ja. Medien falsch. Ja, aber was willst du? Also ich kann dann das. Dann gehe ich doch zu G+ oder Facebook in eine eigene Gruppe. Ja, jein. Ja, also da kann ich tatsächlich mal die andere Seite auch verstehen. Ich sehe es zwar anders, aber ich kann es trotzdem verstehen. G+ möchte viele einfach, das ist mir ehrlich gesagt auch zu wirr mittlerweile. Wo jetzt noch die Gruppen dazu gekommen sind, benutze ich das im Moment auch wirklich. Weil Facebook wollen auch viele wegen Facebook an sich nicht hin und Twitter ist schon eine tolle Kommunikationsmöglichkeit für so kleine, schnelle Sachen und vielleicht möchte ich aber trotzdem eine geschlossene Gruppe haben. Also ja, ich kann dich verstehen, ich finde es auch immer befremdlich nicht, aber ich finde es auch schöner, wenn die Accounts offen sind, damit ich vorher gucken kann, wem ich da folge. Aber ich kann auch verstehen, dass die sich da halt so eine eigene geschlossene Gruppe basteln. Ja, also für mich ist das irgendwie, ich bin da auch, gut, ich bin da jetzt wieder sehr relativ radikal, ich bin da beruflich, Social Media Beratung ist eins meiner Portfolio-Punkte. Ja. Da habe ich auch schon wieder, ich habe oft so eine, sagen wir mal, auch eine radikalere Ansicht von Dingen, die ich auch gar nicht so unbedingt böse oder ernst meine. Ja, klar. Aber die habe ich einfach und die habe ich auch, weil ich da 10 Jahre selbstständig bin, inzwischen ja noch viel länger und viele Sachen einfach sage, hey, Bullshit, ja, nein, das sind oft sehr schnelle Entscheidungen. Ja, natürlich. Wobei ich ganz ehrlich finde, die gesamte Social Media, das ist mir alles ziemlich schizophren alles. Das geht schon los mit dem Begriff Freund, den ich an der Stelle überhaupt nicht mag. Ja, dafür hast du ja auch eine Fanpage und dann kriegst du nur ein Like. Ja, diese Likes, das geht ebenso an mir vorbei. Ich freue mich, wenn uns da bei iTunes einer bewertet. Ich freue mich genauso, wenn er es nicht tut. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, wenn mir irgendeiner irgendwo irgendwie Sterne verteilt. Ja, das ist toll. Ist halt auch wieder so eine Facette, ne? Ja. Das ich verstehe die Wichtigkeit. Für ich sag mal, so weiß ich nicht, so ein Podcast, der nach oben möchte, der das vielleicht irgendwann sogar beruflich machen möchte oder. Der muss über solche Geschichten arbeiten, das kann ich nachvollziehen. Aber so für Otto-Normalverbraucher wie mich, ich bin alt genug, ich muss nicht mehr unbedingt arbeiten, ich muss davon nicht leben, ich habe da meinen Spaß dran und dann interessiert mich diese ganze... Ja. Es geht immer um Punkte irgendwie. Ja, also das Thema spaltet ja auch einfach. Ne? Ja. Die einen sagen, werden bei Facebook schon allergisch, ich auch. Die anderen sagen bei Google, ich auch im Prinzip und hin und her. Also ich mag Google im Prinzip. Ist das technisch besser in meinen Augen? Ist es mir nur viel zu kompliziert für Otto-Normalverbraucher? Facebook wiederum finde ich zwar Facebook scheiße, ich habe aber grundsätzlich noch nie Probleme gehabt, viel in die Öffentlichkeit zu geben. Ich kann ja immer noch steuern, was es ist. Ja. Facebook ist einfach, das muss man einfach mal sagen. Da gehe ich rein, melde mich an und zack, hast es, ja. Ist mir alles klar, wie ich es benutze, da gibt es auch Nachteile, aber insgesamt finde ich es sehr, sehr schön. Wie das alles zusammenhängt, ist mir sowieso unklar. Ich habe 500 Follower bei Twitter, bei Facebook habe ich komischerweise nur 250. Bei Google Plus sind es schon wieder fast 500. Wie das alles zusammenpasst, das geht auch an mir vorbei. Also ich finde diese ganzen Social-Media-Sachen schwer zu durchschauen. Ja, es ist schwer zu durchschauen. Es kommt auch darauf an, wie sehr man das für sich selber einsetzt. Also meine gesamte Kommunikation funktioniert eigentlich darüber. Mhm. Also da gibt es Prios, da ist Twitter das erste Medium. Dann gibt es ein Facebook, was ich im Prinzip nur noch beruflich mache, um mitzureden und einfach Seiten zu administrieren und weiß ja, der Geier. Da bin ich auch sehr geworden, dass ich das nur noch in einem Browser mache, den ich sonst nicht benutze. Ja, klar. Und G+ ist natürlich auch so ein Tech-Ding, da war ich auch sehr früh mit Einladungen und sowas, musst du halt machen. Ne? So als Webworker muss ja überall sein. Die Frage ist auch immer, was fährt man da für Inhaltsstrategien? Ja, das wäre Post, meine ne? Frage nochmal. Wie machst du das, wenn wir denn jetzt schon Profi haben? Beispiel Twitter. Ja. Da habe ich dann immer das Problem, was das Problem? Problem ist sowieso viel zu hochgegriffen, aber da stellt sich dann so die Frage, ja, denn ich twitter dann ab und zu, kommt es über mich, dann twitter ich echt viel. Also richtig viel. Das weiß Ja. ich. Das geht dann auf dem einen oder anderen auf den Keks. Ja, der kann dich auch dann muten, oder? Ja, aber das ist ja auch wieder Aufwand. Das kann ich ja verstehen. So, da hat der Sandmann irgendwann mal gesagt, Mensch, müsst ihr denn jedes Gespräch dann öffentlich führen, als ich mit Vielweib dann eine Weile geschrieben Ja, habe, die ja ja. nun auch etwas umfangreicher schreibt. Also der Sandmann hatte schon durchaus recht mit seiner Anmerkung. Nur ab wann fange ich dann an zu sagen, okay, und ab jetzt gehe ich dann in DM, um die anderen nicht zu nerven. Das ist das, was mich bei Twitter dann wieder so, ja, schwierig. Also ab wann kippt das dann in eine DM um? Wann, ja, wie kriegst du das hin, dass du keinen nervst? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich krieg das jetzt zum Beispiel gar nicht mit, wenn du mit Vielweib den ganzen Tag chattest auf Twitter, weil ich Vielweib nicht folge. Also Ah, sehe okay, ich dann, eure ja Unterhaltung klar, nicht. fliegt die bei dir raus, ja, okay. Genau. Das sind natürlich dann auch immer sehr spezielle Konstellationen. Ja. Das kann man ja auch über Hashtags regeln oder einfach hey drüber lesen. Natürlich, Twitter ist kein Chat, aber manchmal ist es geil. Ja, das ist genau das Problem. Also mit den Hashtags, natürlich kann man das, aber ich sehe es bei mir selber, ich mache es einfach nicht. Bei mir läuft auf der Arbeit dieser Twitter-Echophon im Hintergrund. Ja. Und da gucke ich alle 10 Minuten mal drauf. So. Ja. Und da brauche ich dann keine Hashtags. Ich fliege da drüber weg und dann habe ich müsste mit Hashtags mich erstmal wieder beschäftigen. Ich weiß, wie ich die setze, das ist alles gar keine Frage. Aber wie ich zum Beispiel mute oder bestimmte Hashtags mute, wüsste ich bei Echophon nicht mal. Klar, Ja, das ist kann ich mir alles Client-Sache, ne? raussuchen, aber ich verstehe es, wenn ich das schon nicht mache, machen das andere auch nicht. Und die sind dann genervt, wenn sie von mir jetzt mit viel Weib ein ganzes Gespräch nachverfolgen. Kann ich verstehen. Ich habe aber auch keine Lust, schon bei der ersten Antwort sofort auf DM umzuschalten. Wir sind heute aber auch wirklich so weit weg vom Geocaching, ne? Ist auch egal. Aber Geht. ja, stimmt, wir kommen ja ab und zu immer mal wieder hin. Aber Ich ich habe noch ein habe, bisschen was. kriegen wir auch noch hin. Aber ich habe also wirklich keine Lust, dann immer gleich auf DM umzuschalten. Das ist, finde ich, echt ein bisschen schwierig. Wobei wir eh keine Lösung finden werden. Das Problem haben nicht nur wir. So, ich poste mal hier einen Aufruf, meinen TB aus einem Cache zu holen. Oh, also das Tastaturgeklapper kommt heute nicht von mir, Jungs, nicht mit mir schimpfen. Echt, hörst du das? Ja, das hört man. Dann muss Klar. ich ein bisschen weicher Nein, anschlagen. nein, nein. Also mit sowas, sorry, aber damit glaube ich, kann auch fast jeder leben. Also das ist genau der Punkt. Wir sind keine Profis, sonst würden wir Radio machen. UKW oder was auch immer. Na. Es ist die Frage, wie viel davon noch draußen ankommt. Ob du das jetzt auf dem Kopfhörer hörst? Nee, was auf meinem Rechner ankommt, wird direkt durchgestreamt. Das kommt komplett draußen Ja, an. okay. Aber das ist, also wenn es richtig nerven würde, dann sage ich schon Bescheid, keine Sorge. Ja, also Kein hier mein TB ist gerade in der Dose da. Seit Monaten nicht mehr gefunden worden. Ja, aber da gibt's doch TB Rescue. Ja, das wollte ich erstmal heute hier so probieren. Wenn ich hier schon mitten so im Herz der Szene bin, dann kann ich das ja mal so machen. Ja, das, ich habe natürlich, ich kriege es immer erst am Ende. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute zuhören, aber vielleicht. Guck, kommt gleich. Punika schreibt gleich, dafür gibt's TB Rescue. Ja, das sagte ich Ja. schon. Ja. Also natürlich kann ich das Ding da auch posten, aber vielleicht hat jemand Bock auf den Cache, der sieht in der Tat ziemlich geil aus, mit irgendwie in so ein kleines Loch klettern von so Felsen. Oh, das hört sich doch immer gut an. Ich fand's geil, aber komme ich natürlich nicht Wo hin. liegt der? Also wo ist der Cache? Warte, warte, muss ich mal eben noch mal hier selber. Also Deutschland oder? Ja, Deutschland, Neustadt an der. Erstaunlich. Wieso war Irgendwo da? bei Mannheim, da links Wieso unter war denn da Mannheim. so lange keiner? Das ist erstaunlich. Ach, es ist ein Multi. Ja, Multis werden dieses Jahr echt weniger gemacht. Muss man mal sagen, so traurig es ist. Ja. Da Ja, das gibt's ja Ding. nur einen Punkt. Und ja, dann habe ich mir so ein paar Sachen hier nochmal so rausgeschrieben. Da gibt es auch im Moment diesen Trailer, der so rumgeistert über diese Lost Places und so. Ach, hab ich von gehört, ja. Ja, habe ich gar nicht weiter verfolgt. Man sagte mir, es sei eine deutsche Produktion. Weißt du davon irgendwas? Ist das wieder ein Film über Lost Places, oder? Ja. Ja, es gab da ja schon mal einen. Ich weiß nicht, ob der das dann ist. Irgendeinen gab es Ich schon sehe, mal. du bist auch nicht so informiert wie ich. Nee, nee, Ja. nicht so eine Doku, sondern es sieht nach Spielfilm aus, Ach so. was so anmuten lässt, dass danach noch mehr Leute unvermittelt in den Wald rennen. Ja, das ist. Ich gehöre da zu diesen komischen, die ich also ich gucke mir das manchmal an, gerade bei Nassim Stone zum Beispiel auch, weil ich es halt dann, weil ich mal da war. Nee, so richtig kinomäßig. Meine ich aber jetzt aber auch, Ja, es so. gibt einen Doku-Film, der auch gut aufgemacht sein soll über Lost Places, der wurde ja auch irgendwo Ja, die vorgestellt. sind Ich kann damit gut. nichts anfangen. Wenn ich das sehen würde, ja, super, ich muss da selber hin. Also so Lost Places, ich mache die auch heute noch ab und zu gerne, aber ich muss da selber hin. Filme, das ist alles, ja. Oh, bist du wieder weg? Oh. Jetzt ist er wieder weg. Mal gucken. Oh. Das hat nicht geklappt. Oh. Nein. Ich versuche es. Ich bin noch auf Sendung, hoffe ich. Ja, das sieht so aus. Das zeigt mir alles okay an. Bist du dran? Hallo? Ich sehe jetzt, dass da eine Verbindung sein soll. Aber ich höre niemanden. Es gibt ein Problem mit diesem Anruf. Gut, dann legen wir nochmal auf. Und wir probieren es mal weiter. Jetzt habe ich ein Freizeichen. Ja, hallo. Ah, jetzt hören wir uns wieder. Ich vermute ein DSL Reconnect bei mir. Ah, okay, das kann natürlich. Ja, okay. Ja, ausgerechnet ist geiles Timing, ne? Ja. Och, das ist doch, ne, also mit sowas musst du dir, wie gesagt, echt keine Gedanken machen. Also das ist alles überhaupt kein Problem. Ich sehe gerade Trailer hier vom Lost Place Film. Scheint ein Genau, Spielfilm. der. Ach, Horrorfilm, da oben steht das. Oh mein Gott. Das ist, guck mal, das ist genau das, was ich sage. Ich liebe diesen Chat, jeden einzelnen davon. Oder auch Ja, das ist ja. Kommentar, wie immer es heißt, aber du kriegst sofort die Infos, das ist einfach geil. Ja, das ist halt das Rückgrat dieser Sendung, ne, und dieses Ja. Formats, was es auch, glaube ich, so also für mich Spaß macht, erfolgreich Ja, anzuhören. also hatten wir auch mit dem Sandmann, den hatten wir nach der Sendung drüber gesprochen. Ja, Sandmann, es ist geil, live zu machen. Die überlegen, das auch zu machen. Ich hoffe dann nicht mittwochs, aber wir werden schon eine Lösung finden dann. Ja, also das Ding irgendwie, ja, kann man natürlich wieder mit gemischten Gefühlen betrachten, aber es ist halt so, wenn was im Mainstream angekommen Ja. ist, kannst du es nicht ändern. Also Ja, Lost Places ist allerdings immer der Nachteil, einfach wenn du die in den Mainstream ziehst. Also da muss man einfach, also ich mag es schon fast nicht mehr, wenn sich Cacher hinstellen, sagen, sie wären Lost Place-Fans und legen dann da einen Cache rein. Das ist ja dann schon fast auch schizophren. Also das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber heutzutage lege ich einen Cache irgendwo rein und in dem Moment ist das kein Lost Place mehr. Da ist das Ding ja mehr oder weniger bewohnt von Cachern. Bro. ich habe hier ein Lost Place am Start, eine meiner besten Dosen, also die ich am besten fand. Nord-Süd-Kohlenbahn bei Kerpen in der Nähe von Köln. Ja. Ja, sehr, sehr geile Dose. Denkst du Lost Place und kommst eigentlich zu einer stillgelegten Brücke, die aber aussieht, als wenn sie gerade erst fertiggestellt wurde. Also nagelneuer Beton und alles, stillgelegte Bahnstrecke, so ein Abzweig. Ja, okay. Also ja, also okay, da muss man nochmal unterscheiden. So ein Lost Place finde ich auch okay. Da passiert ja nichts. Was ich jetzt Ja. eher meine, ist so Lost Places, die haarscharf an der Legalität liegen. Beste Beispiel, das habe ich jetzt gerade auf Google Plus gesehen, wurden Bilder gepostet. Kann ich jetzt ruhig sagen, weil da gab es früher auch einen Cache drin. Lübecker Vereinsbrauerei, die ist mittlerweile dicht. Ja. Da war damals auch ein Cache drin. Ich habe den auch gemacht. Ich habe den fantastisch gefunden. Wir waren da zweimal 8 Stunden. Das ist so einmal 7 Stockwerke, einmal 9 Stockwerke. Und du musst immer durch den Keller hin und her. Grandioses Teil für meinen Geschmack. Aber Ja. wenn du heute dieses Ding listen würdest neu, dann Da sind ist doch es da am tot. ersten Wochenende 50 Leute drin. Und das ist Ja. mitten in Lübeck oder zumindest relativ bewohnte Gegend. Du verbrennst einfach diesen Lost Place. Das, Ja. also sorry, das ist. Jetzt hat mir auch wieder einer vorgeworfen, nee, du sagst ja, die gehen nicht mehr. Ja, das ist aber nicht, weil ich nicht was gegen Lost Places hätte, sondern weil ich was für Lost Places hätte. Ich möchte, dass die überleben, weil ich die schön finde. Das funktioniert nicht, wenn da 40 Cacher an einem Wochenende durchlaufen. Danach ist der Lost Place hin. Ist einfach so. Ja. Ja, fang schon an, mich aufzuregen. Das muss ich mir abgewöhnen. Ja, das kann es gar nicht geben. Im Prinzip, wenn du diese urbanen Explorer siehst und so, die Jungs, die machen vielleicht noch so Sachen, die wirklich lost sind. Ja, aber die fassen auch nichts an. Das ist genau der Unterschied. Die gehen da wirklich durch und die machen Fotos aber das sieht danach aus wie vorher. Und das tut sie eben beim Cachen, sorry, einfach nicht. Das bringt auch das Suchen ja schon mit sich, ist doch ganz klar. Ja. Und wie gesagt, 5-6 Cacher im Monat, das hat jeder Lost Place überlebt. Aber 40 am ersten Wochenende, nein, das überlebt kein Lost Place. Also man muss hier unterscheiden, kein Lost Place, jetzt Gebäude oder sowas in der Art. Ja, also wer immer da mal in der Nähe ist von Kerpen, ey, guckt euch dieses Ding mal an, das macht wirklich Spaß. Also es ist so simpel und sogar mit so einem Making-of in der Final-Dose und so. Ach cool, ja, sowas finde ich natürlich... Ja. Überraschender Cache ist sowieso das Geilste, was es gibt. Das muss man mal klar sagen. Da muss irgendeine Art von Überraschung sein. Ich muss einfach dastehen und sagen, boah, dann war's. Ja, gut. Kann man jetzt ja nicht so richtig von sprechen, aber das ist schon sehr nice. Doch, wenn ich da hinkomme und da steht eine Brücke, die so einfach rumsteht, ist das schon wieder was, wo ich überrascht werde. Doch, finde ich schon. Mhm. Da ist der Ort, da ist ja nicht die Dose, das eigentliche, sondern der Ort. Und dann passt das ja wieder. Ja, so die Social-Media-Welt haben wir im Prinzip auch hoch und runter. Ja. Also sogar auch jenseits GC. Ich finde das auch, also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe eine Zeit lang, habe ich auch viel über Geocaching getwittert. Mhm. Ich habe immer das Tag GC mitverwendet. Ja. Und habe mich auch irgendwann mal gesagt, hey Jungs, wenn euch das auf den Sack geht, dann filtert GC. Ich twitter das nur noch mit GC. Weil ich auch irgendwo auch normale Leute habe, die das vielleicht gar nicht interessiert. Ja, ich weiß, die Problematik kenne ich mittlerweile durchaus auch, da ich durch das Podcasten ist bei mir so ein bisschen zum zweiten Hobby geworden und dadurch ergibt sich das halt auch, dass ich so den einen oder anderen Follower habe, der gar kein Cacher ist. Die Problematik ist mir da im Moment mehr als bewusst. Ich habe auch keine Lust, einen zweiten Account aufzumachen. Ja, und das müsste man dann theoretisch, ne? Da sind dann diese typischen Großbuchstaben, Nickname, GC. Ja. Und das weiß ich nicht, ob ich das wirklich will oder ob ich sage, okay, ich habe auch, also mich stört tatsächlich null, wenn mich irgendwer entfolgt. Ich finde das eigentlich eher einen völlig normalen Vorgang. Ja, also, ja. Aber da sind, es gibt immer ein paar, man weiß, wie es ist. Ja, und wer halt keinen Bock hat, der hält sich halt raus aus den Sachen da mit Social Media und ist gut. Also. Naja, aber das funktioniert. Nee, es ist genau wie hier mit dem Podcast. Ja, wie gesagt, es sind ja Gott sei Dank echt sehr, sehr, sehr wenige. Da bin ich sehr froh drüber. Aber die dann immer noch was nölen, wo ich mal sage, ich verstehe eure Kritik. Ich sehe das allerdings anders und nehme den Vorschlag halt nicht an. Und wenn euch das wirklich so auf den Keks geht, was ich da an der Stelle gerade anders mache, als ihr denkt, ja, dann hört ihn halt nicht. Das ist doch nicht schlimm. Ich fühle mich nicht beleidigt und ist doch für euch auch nicht schlimm. Aber die hören dann teilweise sich das trotzdem an. Also wo ich dann verstehe ich es irgendwann nicht mehr, weißt du? Ja, was das dann noch für einen Sinn macht. Also da habe ich dann auch keine Lust, mich mit den Leuten rumzustrahlen. Ich nehme Kritik gerne an, das versuchen wir schon. Aber manche Sachen sind für mich halt, genau wie wir jetzt hier nicht nur über Geocaching sprechen. Da hatte ich dann auch schon mal einen, der dann so, na, wann geht's denn jetzt mal wieder um Geocachen? Ja, irgendwann. Ja. Genauso mit der Länge. Es gibt halt Podcasts, die versuchen in 5 Minuten alles zu machen und reden das dann schnell. Ist auch okay, wird auch seine Fans finden. Hier ist das halt nicht so. Ja, man muss das ja auch nicht am Stück hören. Also, um jetzt mal reinzukommen und mal zu hören, was hier so los ist. Ich habe die Dinger im Auto gehört. Ich fahre jeden Tag 50 Kilometer eine Richtung, also 100 Kilometer. Ja, okay, dann. Und habe die auf 2 Tagen gehört halt. Ja, klar. Ne, so, boah. Und wenn ich keinen Bock hatte, habe ich halt Musik gehört. Ja, deswegen, das meine ich. Genau so sieht es ja. Aber ganz ehrlich, ich gehe jetzt auf Events, ne? Ich mache es ja auch gerne, dass ich mal durch Deutschland fahre. Meine Frau studiert ja nur noch mal 2 Jahre. Ein Jahr ist ja Gott sei Dank jetzt langsam rum. Und dann fahre ich einfach mal am Wochenende auf irgendein Event nach sonst irgendwo hin, damit sie hier mal ein Wochenende in Ruhe üben kann. Und da lerne ich auch dann wieder mal eine Menge Leute kennen. Ist echt spannende Sache, muss ich sagen. Habe ich bis jetzt echt tolle Leute kennengelernt. Und ganz oft passiert das auch, dass die Leute zu dir kommen und sagen, oh, das tut mir leid, ich höre deinen Podcast nicht. Wo ich mal denke, ihr braucht euch dafür weder entschuldigen, noch ist das irgendwie schlimm. Ich erwarte nicht, dass ganz Kescher Deutschland meinen Podcast hört, geschweige denn mag. Um Gottes Willen. Ey. Aber wir kommen viel zu sehr zu mir als hier. Das ist ja kein Podcast über mich. Ja, gut, das ist ja immer so ein bisschen. Letztendlich bist du ja auch, wie soll man sagen, im weitesten Sinne ein Selbstdarsteller, sonst würdest du ja sowas nicht machen. Ja, natürlich. Du musst ja selber irgendwie einen Punkt haben, wo du sagen willst, hey, ich mach das jede Woche oder alle zwei. Alle zwei, ja. Setzt da was, investierst Geld und machst das und das ist halt dann dein Ding und dann. Ja, nee, klar. So. Aber es ist halt, ich muss mich immer zusammennehmen, damit ich meinen Gast nicht irgendwann totrede. Ja, das habe ich schon gemerkt, deswegen haben wir das vorbereitet. Ich glaube, wir kriegen das heute auch ganz gut in den Griff, von daher läuft das doch gut. Ja. Also ich nochmal zurück hier zu diesem Geocaching-Magazin. Ne? Ja. Ich bin ja jetzt, sagen wir mal, ich komme daher, ich bin Verlagswesen Insider. Ja. Ich weiß, wie der Pressevertrieb funktioniert, ich weiß, wie das mit Anzeigengeschäft funktioniert. Ich kann mir Magazine angucken, sehe da drin, ey, da sind 20 Anzeigen auf 100 Seiten. Weiß, von den 20 Anzeigen sind 5 Austauschanzeigen, also sogenannte Barter-Deals, wo man sich Sachen umsonst hin und her tauscht. Ja, okay, ja. Und dann kannst du dir überlegen, hey, die 15 Seiten zu je, was weiß ich, 1250 oder so. Und so rechnet man ja, da gibt's ja Medienspiegel über Hefte und sowas. Und so kannst du dir dann kurz hoch überschlagen, okay, ja, ja. Wie trägt sich so ein Heft. So ein Heft trägt sich ja nicht davon, dass das alle kaufen und geil. Ja, von diesen 5 Euro, da hast du als Verlag weniger als die Hälfte. Ja, das kann da man ist vorstellen. Da ist der Pressevertrieb dazwischen, also der es sozusagen verteilt nach Deutschland. Dann hast du den sogenannten Grossisten, der es regional verteilt. Und dann hast du die Zeitschriftenverkaufsstelle. Und alle der Bahnhof, der Kiosk oder was auch alle immer. Alle wollen was verdienen, natürlich. Ja, und das preisgebunden. Jeder hat seine 20% oder was es ist in der Preisbindung. Ja, klar. Also das kannst du nach unten rausrechnen. Und dann zahlst du eine Grundgebühr an den Vertrieb und. So, und da bleibt nicht mehr viel übrig aus so einem Verkauf. Nicht in den Mengen, wo man so denkt, bei 5 oder 10.000 Stück, wenn du 100.000 verkaufst, okay. Ja, ja. So, da hast du auch Rücklauf aus dem Verkauf. Wobei ich da mir noch nicht mal Gedanken drüber gemacht habe, muss ich gestehen. Ja, siehst du, das wollte ich halt auch mal so ein bisschen streuen. Das ist ja auch, glaube ich, ich hoffe, glaube, dass das ganz interessant ist, wenn man mal sowas von innen hört. Ja, klar, klar. Naja, und da gibt's diese Instanzen und dann kriegst du halt aus dem Verkauf im Prinzip bleibt dir sehr wenig. Das Geilste für einen Verlag ist ein Abo. Der Direktverkauf ohne die Instanzen dazwischen. Ja, ich glaube, das meiste werden auch fast Abos sein, die da so laufen. Ne? Ich weiß es jetzt nicht, aber... Ja, im Handel... Ich meine, wo willst du das in den Handel bringen, ne? Ich weiß, doch, das war, glaube ich, an Bahnhöfen oder so. Also, ja, gut, das ist die einzige Stelle, wo du sowas machst. Weil du da zentral sagen kannst, du kannst als Verlag sagen, hey, steck mich in alle Bahnhöfe ab 20.000 Einwohner oder sowas. Mhm. Da kannst du ziemlich gezielt oder steck mich in die Region oder so. Und dann passiert so eine Markteinführung in der Regel, dass du 3 Ausgaben hinstellst. Mhm. Mit 5 oder 10 Stück und dann guckst du halt, was läuft und was nicht. Und nach 3 Ausgaben, vielleicht auch schon früher, sortierst du das aus. Ja, klar. Weil der Laden ja auch sagt, hey, verkaufe ich nicht. Nee, muss, ja klar. So, und wenn ich mir jetzt dieses Geocaching-Magazin angucke, ich weiß ja, was da läuft. Ich habe da gesehen, da gibt's ein Magazin, okay, und habe mir erstmal alle alte Ausgaben bestellt. Ja. Es ist immer so eine loyale Tat irgendwie, weil ich weiß, das tut dem Verlag gut, wenn du das machst. Ja, klar. Und habe mir die erstmal alle bestellt. Dann habe ich mir die irgendwie verschlungen und ja, habe mir die so reingelesen und dies und das. Und nach den ersten paar Ausgaben, dann habe ich mir ein Abo schenken lassen zum Geburtstag. Mhm. Und dann dachte ich mir irgendwann so, ey, das ist immer das Gleiche. Ja, genau. Das so war das Layout Punkt. Ist das Gleiche. Und das inhaltliche Level ist das gleiche. Ja, das Problem bei den Geschichten, also ich habe das als Spende ein bisschen gesehen, mein Abo. Ja. Weil ich es cool fand, dass mal einer das überhaupt durchgesetzt hat. Aber habe dann irgendwann auch gesagt, nee, sorry, da müsste irgendwann sich was entwickeln. Und das hat es jetzt für meinen Geschmack nicht. Ich will das weder gut noch schlecht reden. Das ist, also um Gottes Willen, kauft das weiter, wenn ihr das mögt. Da will ich nichts gegen sagen. Aber für mich war es einfach, pro Heft eine Story. Die kriege ich aber auch so im Internet irgendwo. Genau. Und der Rest, die Tests, sorry, das waren für mich keine Tests. Beim letzten waren dann die Bilder auch noch alle vertauscht und dann wurde ein Gewinnspiel nicht ausgewertet, weil die Cachen gefahren sind. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt reicht mir das langsam, das wirkt mir alles, sorry, aber. Ja, sowas kenne ich, klar. Dann sind wir auch skaten gegangen statt arbeiten. Ja, klar, aber das ist irgendwie, also es reizt mich inhaltlich nicht mehr. Ja, und ja, ja, ja. So, Tünne schreibt gerade, gibt bald ein neues Magazin, habe ich gehört. Meinst du eine neue Ausgabe oder ein neues Magazin, Tünnes? Kann ich mir nicht vorstellen, ein zweites Magazin? Das kann sich doch nicht rechnen. Also ich will dem Christian Gallus, will ich da auch gar nichts. Ich habe mich da auch, ich habe ihm am Anfang, da kam gerade die neue Webseite. Und dann habe ich halt gesehen, hey, das ist WordPress, damit kenne ich mich aus und habe ihm mal eine Feedback-Mail geschrieben. Ja. Wirklich irgendwie mal ein bisschen hingesetzt, ey, änder das, hier ist noch die Standard-URL drin und dies und das. Mhm. Ja, keine Antwort. Ja, dachte ich mir auch, ey, okay, dann halt nicht. Sowas wäre bei uns nicht vorgekommen. Also du musst Leser ernst nehmen, gerade wenn die sich hinsetzen, eine halbe Stunde irgendwie eine Mail schreiben und dir Feedback geben. Ich weiß gar nicht, ich habe immer das Gefühl, dass die da einfach überlastet sind oder wie soll ich sagen. Also ich habe mein Abo gekündigt, dann musste ich auch nochmal nachhaken, bis ich dann mein Restgeld zurückgekriegt habe. Das ging ja nur ein paar Euro, aber das ist einfach der Ordnung halber. Und da musste ich dann auch nochmal nachhaken. Also ich war da nicht so glücklich mit am Ende. Ich wünsche ihm alles Gute, ich glaube aber nicht mehr dran. Also ich kann mich da sehr gut reinvollziehen. Also genau so waren wir ja auch im Prinzip als Heft. Mhm. Aber du musst halt einen Inhalt bringen, der deine Leser irgendwie fesselt und nicht irgendwie in den flachsten noch irgendwas. Ja, also bei mir blieb am Ende, ich habe mir die besten Caches aufgeschrieben und dann war das Ding. Ja. Die klauen auch Bilder. Ja, Duffy, das ist wohl nicht so, sondern der den Artikel geliefert hat, hat wohl das Bild ohne Nachfrage genommen und ist einfach davon ausgegangen, dass was da geliefert wird, das muss wohl schon stimmen. Naja, das ist auch ein bisschen blauäugig. Ja, das habe ich auch so geschrieben auf Google Plus. Das Ganze hört sich für mich einfach nach sehr blauäugig an. Da hat keiner was Böses gewollt, aber da haben sie sich schon, Also wenn ein Redakteur, ich kann doch nicht als Verlag über dem Redakteur stehen und der liefert was, selbst wenn er ein Gastautor ist und nur einmal in seinem Leben. Da habe ich erstens zu wenig Ahnung, zweitens zu wenig Know-how für den speziellen Fall, aber unglücklich gelaufen ist es bestimmt. Das kann man wohl kaum anders sehen. Und was mich halt wirklich wundert, ist, wie das Ding funktioniert. Weil wenn man das mal durchzählt, wie viele Anzeigen da drin sind. Ja, ja. Ich kenne die ungefähren Produktionskosten und ich hab's halt gemacht, ne? Ja, klar. Da frage ich mich, wie es funktioniert. Ich weiß nicht, was er sonst so macht, ob er da noch drauf zahlt. Mir kommt es eigentlich deutlich so vor, als wenn er das tut. Von daher glaube ich auch nicht mehr, dass es unbedingt so lange geht. Also wie gesagt, aber nicht falsch verstehen da draußen. Wir wünschen ihm beide alles Gute. Das ist gar nicht die Frage. Also darum geht es in keinem Fall. Und wir wollen auch niemanden davon abbringen, das weiterzumachen. Also um Gottes Willen, nicht, dass das einer falsch versteht. Ich bin da auch, ich glaube, ich werde mein Abo auch behalten. Also mir tut das jetzt nicht unbedingt so weh und weil ich halt auch nur mal selber sowas 10 Jahre gemacht habe. Warum denn auch nicht? Solidarität ist doch okay, klar. Ja. Wir waren auch als Verlag sehr fair, wir haben keine automatisch verlängernden Abos gemacht und, so zip und zap. Also halt jeder machen, wie er denkt. Und ob da jetzt ein neuer Verlag kommt mit einer neuen Redaktion, das heißt letztendlich nur, dass jemand das Thema wieder melken will. Ja, klar. Wenn ein neuer Verlag jetzt hier hinkommt und sagt, er macht ein GC-Mac, dann macht er das nicht aus, weil er es geil findet, sondern weil da ein Markt ist. Ne? Ja, klar. Also ganz, ganz, ganz klar macht er das nur so. Ja, völlig normal. Mir fällt eins nochmal eben auf, das will ich nochmal, also, weil ich es gerade oft auf Twitter nur sehe. Es findet ja irgendwie, gibt es wohl so ein, wie hieß das Ding, European Podcast Award, irgendein Scheiß. Ja, gibt's da für alles, gibt's den Blog und das und dies. Genau, da waren irgendwie, letztes Jahr waren, glaube ich, Dosenfischer weit vorn. Weil mir etwas sehr gefiel und sehr am Herzen liegt, mache ich jetzt einfach auch mal Werbung, für uns nämlich nicht, wir wollen da auch nicht teilnehmen, ich mag keine Wettbewerbe jedweder Art, auch diesen nicht. Aber ich habe meine Stimme einfach mal so Team Z gegeben. Die haben nämlich echt was Geiles eingeführt, was ich persönlich super finde, auch wenn es mir jetzt inhaltlich noch nicht weiterhilft, den Screencast. Die haben mal angefangen, Screencasts zu machen, also praktisch ja, Audio-Podcast mit Bild, indem er dann echt einzelne Sachen erklärt. Alles so 5 bis 10 Minuten Screencast. Richtig, richtig klasse, gerade für Newbies. Deswegen, also, wenn ihr noch unentschieden seid oder euch das egal ist, ich rate dazu, gebt denen da eine Stimme. Genau, Interceptor schreibt auch gerade www.european-podcast-award.eu. Und wenn ich es dieses Jahr einem gönne, weil ich diese Idee so genial finde, ja, dann ist es hier Team Z der Zwischenmahlzeit. Nur mal so am Rande, weil das, ich finde es mit diesem Screencast einfach klasse. Da macht sich wieder einer echt Arbeit, um Newbies zu helfen und sowas muss man irgendwie belohnen. Und sonst, falls ja, nicht, dann nimmt einen anderen. Ist mir auch egal. Ja, das ist schon ganz richtig. Also das ist immer so Leben und Leben lassen und warum nicht unterstützen, ne? Das ist ja einfach. Also wie gesagt, ich habe da auch kein Interesse dran. Ich mag, wie gesagt, Wettbewerber aller Art nicht. Und aber wenn da einer dran teilnimmt, den ich jetzt persönlich auch gerne höre, dann kann ich ja für den ein bisschen werben. So, jetzt habe ich hier so ein Ding, das Atomaffe-Paradoxon. Was ist das denn? Das ist so ein D5-Rätsel-Cache. Zwei, also es läuft auf einer Webseite der Cache und du hast 20 Rätsel. Macht hier, finde ich Hammer sowas an sich, weil ich auch gar nicht so auf Rätseln bin. Ich kann das irgendwie nicht ab. Ich kann dich nicht haben. Ja, das kann ich nur zu gut verstehen. Jetzt hat man ja vielleicht schon so rausgehört, dass ich eher einer bin, der raus in den Wald rennt, sogar auch ohne Dosen. Ich will da einfach irgendwie ein Erlebnis und ein Ziel und einen Weg haben in der Natur und das geil finden. Da will ich nicht irgendwie, selbst bei einem Multi ist mir das manchmal schon zu viel. Und der Domaffe hier, das ist hier auch aus unserem Dorf jemand, den ich schon lange kenne, ja. Er schon seit 2008 irgendwie einen Account hat, dann pausiert hat und wir uns neulich ganz zufällig, weil er zurück auf Twitter kam, zusammen cachen festgestellt haben, dass wir beide unterwegs sind. Mhm. Ja, und dann waren wir erstmal Dose machen, schön Multi. Ja, und guckt euch das einfach an, mal diese Rätselfreaks, die werden da bestimmt Spaß dran haben. Das glaube ich sofort. Ja, und vor allen Dingen, das Lustige ist ja, ich habe selber ein Mystery, Rückkopplung irgendwie, von wem? Nee, was? Wie ich habe mich gerade selber auf die Ohren gehört. Aha, oh, egal. ich habe ja selber eine eigene Dose, die ein Mystery ist, wo ich gar nicht auf Mysteries stehe. Und da wollte ich so ein Cache legen und war in so einem Versteck, schön an der Talsperre, greif dahin, wo ich dachte, das ist ein geiles Versteck und was war da? Die Dose. Schon einer drin. Ne? Ja, total verwahrlost, herrenlos, nasses Logbuch drin. Cool. Dann habe ich hier mal ein, zwei Jungs angeschrieben, den Lauflöwe auch, ob er die Dose kennt. Ja, und dann hat man rückgängig das Fragezeichen dazu rausfinden können. Cool. Dann habe ich den Owner angeschrieben, sag, hey, ich wollte da was legen und finde aber das Rätsel auch so cool, das ist so ein Lokalrätsel. Und dann habe ich gesagt, komm, ich adoptiere das. Ja, geil, komm, hier, mach. Und jetzt habe ich ein Mystery, obwohl ich gar nicht selber Mysteries mache. Geil ab. Ja. Ja, und dann habe ich noch so, ich habe inzwischen schon 4 Dosen eigene. Die habe ich 2 von adoptiert. Eine habe ich die Stelle quasi neu gemacht. Das ist so ein, wir haben so einen 3-Türme-Weg hier. Und da stehen so halt so Türme, Steintürme. Ja. Und da waren auch verwaiste Dose, die habe ich ins Archiv geschickt und gesagt, hey, keiner kümmert sich, Owner bin nachweisbar inaktiv. Ja, klar, die ist mir dann auch nach 2-mal Nachfragen archiviert worden. Ja, und da habe ich die neu gelegt, also auch nicht sonderlich kreativ, aber einfach eine Klassikerstelle, die ich so erhalten wollte. Und auf diesem... Siehst du ja an den Logs, ob das gut war oder nicht. Ja, alle mögen's. Ja, dann kann es nichts Schlechtes sein. Also gar keine Frage. Ist halt wirklich so eine Klassikerdose, ist auch in eine Munibox und so. Und von dem 3-Türme-Weg, da gibt es noch 2 andere Dosen, die ich auch beide gerne neu legen wollen würde. die aber nicht archiviert werden. Ja. Lustigerweise haben die die gleichen Fakten zugrunde liegen wie die Dose, die schon archiviert wurde. Da habe ich mit einem Reviewer mit E, sehr bekannt für Schrauben, habe ein wenig gemailt. Ich wollte mich auch gar nicht streiten, dafür habe ich viel zu viel Respekt vor der Arbeit, die die machen. Ja. Hab's aber irgendwie nicht eingesehen, warum er eine Dose archiviert und die anderen Ja, nicht. klar. Ja, so Ende vom Lied, die Dosen liegen immer noch im Wald. Ja, ist auch vielleicht so ein Thema für die Sprechstunde da mit den Reviewern mal. Ja, das ist ja, Ich weiß, naja. persönliches Ermessen und so weiter. Aber naja, Naja, schwierig. so viel persönliches Messen ist da, glaube ich, gar nicht. Aber solche Geschichten haben wir sowieso dafür auf dem Schirm, gar keine Frage. Es ist ja auch für die Reviewer eine Möglichkeit, dann tatsächlich mal was dazu zu sagen. Problematisch ist natürlich, ich kann natürlich wieder, wir haben ja schon extra jetzt zwei Reviewer da, aber natürlich kann ich die dann auch wieder nur zu den Dosen befragen, die sie wirklich betreffen, weil die können natürlich wieder Wen nicht. hast du da? Wir haben den Stash Lab da und Kanne und Siki. Also Okay, drei Stash im Lab lese ich Prinzip. auf Twitter, ja. Naja, klar, weil die bei uns hier aus der Gegend kommen, ne? Wir hatten erst noch Störtebreaker überlegt, weil er ja auch viel über Twitter macht. Aber ja, zwei reichten dann erstmal. Störtebreaker haben wir aber schon so im Auge, dass wir vielleicht nochmal so nach einem halben oder dreiviertel Jahr nochmal so eine Folge hinterherhängen, je nachdem, wie die Resonanz da ist. Ja. Ich hoffe ja, dass das relativ gut läuft, weil live haben die Leute wenigstens die Möglichkeit, auch mal eine Frage zu stellen. Und wenn ihnen die Antwort nicht so richtig passt, nochmal nachzuhaken, was dann ja auch wieder. Wann ist das nochmal? Anfang Januar? Das, ich glaube am 15., ne? Ich muss glatt mal eben gucken. Das kriege ich relativ schnell gesehen. Am 18. Freitag, den 18. Januar ab 20 Uhr. Okay. Genau. Nochmal einfach, um es live zu sagen und so. Ne? Ich hau jetzt mal einen hier raus. Ich habe das mal genannt. Ich habe mir so ein paar Dosen im Vorfeld kategorisiert, um einfach mal zu sagen, hey, dass wir auch über Cachen sprechen. Habe ich mir so ein paar Dosen kategorisiert. Den Emo-Cache, den Wunschtraum, realistische Dosen, Ja, Kackdosen. ja. Jetzt hau ich mal hier einen raus. Das ist so meine Top 3 in der Reihenfolge, die ich gerne machen möchte, in Stufen zu Platz 1 sozusagen, Ja. um erstmal diese Höhenluft und Level zu steigen. Ja, das sind alles so Berg zu Ach so, Berg ja, wollte ich gerade Alpine, sagen. ne? Also ich lese hier einfach mal vor für die Konserve, dass die jetzt nicht immer dann immer noch zurückblättern müssen. Das ist Ja. einmal, wie heißt der? Wie wird der ausgesprochen? Ancien Forte de l'Infernet? Ja, Französisch. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein Jeeper. Ich sag mal einfach GC3Y5GH, der steht an Position 3. Dann haben wir Genau, das ist ein Alpspitze Jeeper. ganz oben. Ist das die Zugspitze? Ja, irgendwo da in der Ecke. Egal, auf jeden Fall Alpspitze ganz oben, das ist GC32RJ7. Und die kriegt lustigerweise die stumpfesten Loks. Immer nur, ich bin hier hochgerannt und war geil. Nicht irgendwie so. Ist ja auch seltsam. Und Ja, ist lustig. warte, den ersten eben noch, das ist dann der Funivia del Furgen, das ist hier die Seilbahn. Ich glaube, die meisten kennen das unter Seilbahn. GC22223 von JA849, das wird auch vielen was sagen. Und ganz nebenbei hauchen Gruß nach Ösiland. Öschiland? Ösiland, also Schluchtenscheiße heißt das, viel Weib. So, das sind so die Dinger, wo ich mir so denke, da musst du mal hinkommen, da muss alles stimmen, hey, das sind, musst du Termine mit den Kollegen finden und was Ja, weiß klar, ich. da muss man auch ein bisschen planen vorher. Und dann habe ich so, ich habe sie mal genannt, realistische Dosen. Hast du den Tweet denn komplett verfolgt? Eigentlich von denen, die jetzt die Seilbahnstation da gemacht Ja, haben? ja, ja. Ich folge dem noch, also. Ach so. Hab ich ja verschlungen, also in Vorbereitungen und in Gedanken, dass ich da auch mal hin will, fand ich das schon irre, dass die Jungs das Okay. da irgendwie raustun. Naja, ich hatte es so ein bisschen. Mir sagt es nichts. Das ist genauso mein Problem auch mit Filmen. Ich lese das dann, aber kann er nicht so richtig. Ja. Das ist schön, aber es nützt mir irgendwie alles nichts. Ich muss das dann selbst erleben. Das ist so mein Problem. Ist halt so eine Sache, wie man auch mit dem Medium, wie nah man an dem Medium ist, ne? Ja, Ja. ja. Naja, mir ging es doch so, dass ich einfach dachte, ja gut, jetzt seid ihr da oben im Schnee, das ist toll, ich werde dann umgedreht. Ja. Gut, machen wir die realistischen Dosen nochmal. Via Ferrata Gorbillon, wo ist das? Frankreich auch? Frankreich, ja, das ist so ein Klettersteig. Ich glaube auch sogar vom Jeeper. Ja, mag Okay. vielleicht sein. Er hat aber einfach geile Dosen, hat der Typ. Das muss man mal so sagen. Ich glaube, er freut sich auch, wenn man das mal laut sagt. Nehmen wir ihn nochmal hier. GC2TPH6. Also gut, die Siebenburgen-Tour, die kennt, glaube ich, fast jeder. Die hat so jeder so ein bisschen auf dem Wunschzettel, habe ich das Gefühl. GCJC83 und Roller Gap, das ist Q4BH. So, und dieses Rollergap, das ist in Südfrankreich, näher Montpellier. Ja. Da gibt es sehr verrücktes Ding. Da gibt es so eine Skateboard-Strecke, die so, das ist ja da alles sehr pyrenäenmäßig, sehr trocken, alles sehr bergig. Ja. Und da ist so eine Serpentinenstrecke in die Berge gebaut worden für Skateboards und Go-Karts. Oh, cool. Das hört sich Also spannend an. quasi wie so eine Art Bobbahn. Tatsächlich mit Lift. Ja. Also du konntest dich einhängen und da hochziehen lassen. Da war ich etliche Male zum Skaten, so 2006 und sowas, die Ecke. Wirklich ein Hammerplatz, also Lost Place par excellence. Cool. Und dann hat mich jetzt ein Kollege angeschrieben, er will da mal wieder hin, ob ich die Adresse hätte. Ja, ich sag, ey, du, ist ja lustig. Na gut, was machst du, ne? Gehst du irgendwie Google Maps, Luftbild und alles und suchst dir das raus. Ja, klar. Ja, dann hatte ich das am Start. Ja, und zack, guckst du natürlich auch nach Dosen. Und die Dose liegt halt oben am Liftmast so. Und dann habe ich den Owner angeschrieben, Franzose, und sag, hier, komm, da wollen ein paar Kollegen von mir nochmal wieder gucken kommen. Wie sieht Ja. das aus? Der hat dann tatsächlich auch geantwortet. Und das war dann wieder sehr cool, diese Brücke aus Skateboarding zu Geocaching zu kriegen und dieses Netz so. Ja, klar. So, und der hat mir dann tatsächlich geschrieben, ja, kommt da hin, man kann da noch hingehen, und die Jungs, wir sind dann hingefahren und hatten eine gute Zeit. Das kann ich mir vorstellen. Ja. MB fragt gerade, muss ich wenigstens einmal beantworten, ob ich schon mal auf dem Berg gestanden habe. Naja, unser höchster Berg hier hat 78 Meter, da habe ich schon drauf gestanden. Nein, habe ich schon, auf Teneriffa, auf dem Teide. Und das Ja, ist schon hast du erzählt, mächtig das habe ich hoch. gehört. Ja, das klang auch interessant. Ja. Ja, wobei, da fährst du halt, also du kannst es komplett zu Fuß machen, aber wir haben es wie die meisten gemacht mit der Seilbahn, die letzten 200 Meter zu Fuß, die reichen aber auch, also die fordern einem schon alles ab, obwohl es einfach nur ein Weg ist. Die Höhe macht's halt, ne? Ja, und dann habe ich noch einen, den nenne ich mal Emo-Cache. Autobahnraststätte Rhinan Nord auf der A2. Hört sich jetzt erstmal im ersten Moment nicht so spannend an. Ganz genau, aber das Ding hat 30 Favoritenpunkte oder was? Da ist so eine Autobahnkapelle. Das ist ein großer, großer Rastplatz, und am Ende ist so eine Autobahnkapelle. Ach, den habe ich auch schon gemacht, ja. Ja, siehst du? Und das war der erste Cache, den unser Kind 2, die ältere Tochter, quasi mitgemacht hat, so. Da war ich mit ihr gucken, und dann haben wir den Ja, zusammen ausgepackt okay, und dann ist so. was Emotionales, ja. Ja, Emo-Cache. Ja, weil ich gucke gerade auf den Log von mir und wenn ich den lese, weiß ich, okay, war jetzt für mich nicht so toll. Nein, im Prinzip ist das eine Dose an der Autobahn, aber da ist ein schöner Parkplatz. Du denkst eigentlich gar nicht, dass du dir in Ruhe suchen kannst und alles. Kannst das Kind aussteigen lassen, brauchst keine Sorgen haben, kannst dich da Ja, hinsetzen okay, und klar. so, Emo-Cache. Ich meine, ich glaube, da kann ich mich sogar dunkel dran erinnern. Das ist eine richtige Kapelle gewesen, ne? Genau, da Ja, kannst du okay. reingehen, alles Ich holzgetäfelt und weiß nicht, so. wo ich da hin war, aber irgendwo sind wir da hingefahren. Also, da bin ich alleine unterwegs gewesen, glaube ich, irgendwo hin. Längere Tour, ich weiß gar nicht mehr wo, aber ja. Ja, und ja, also ich glaube, dann ist auch so mein Zettel so. Ich habe noch ein bisschen was, aber das ist im Prinzip alles Pillepalle. Das haben wir alles so besprochen, und Ja, wir sind ja ein bisschen gesprungen. Ich meine, wir haben jetzt auch, wie lange zusammen? 2 Stunden 20. Das ist schon lang. ich war ja auch vorbereitet, ne? Ja, nee, ist ja auch klasse. Also, um Gottes Willen. Also, mir ist das, ja, ich kann mit allem leben, aber das ist mir am liebsten, weil, wie gesagt, das soll ja immer das Format sein für Leute, die dann einfach mal auch mal einen Podcast für sich, ja, für sich in Anführungszeichen haben. Das, finde ich, Schon okay. Oh, da kann schon wieder viel, weil, guck mal, ein iPad kann schon wieder die Kommentare nicht lesen. Ja, wir arbeiten ja dran. Wir werden die Kommentare umstellen. Irgendwas wird mir einfallen. IRC ist im Moment das Wahrscheinlichste. Das Filesystem Golle hält auch noch, weil wir heute ja nur auf zwei Kanälen aufnehmen, dürfte ich heute 4 Stunden schaffen. Ja, normal haben wir 4 Kanäle, weil für einen Gast, zwei Podcaster und der Computer. Und heute habe ich halt nur 2 Kanäle. Klar, du kommst aus dem Computer und ich, das reicht. Und dann haben wir ein bisschen mehr Platz auf der Karte. Oder das dauert ein bisschen länger, bis wir die 2 Gigabyte erreicht haben. Hey, komm, einen habe ich noch, so ein bisschen Philosophie. Ja. Ich habe so eine Idee, die kommt auch aus dem Skateboardfahren. Da gab es mal so eine Zeit lang so eine Sache, die nannte sich Maps to the Skater's Home. Ja. Und Skater's Home ist in der Regel der Skatepark. Ah, okay. Also die Karte zum so und dann, Ja. das habe ich so ein bisschen jetzt so im Kopf gehabt, weil es mich interessiert hat, wie sieht denn die Home Zone von anderen Leuten aus? Ja. Kenne meine, da kenne ich meine Smileys, aber wie sieht denn das von jemandem aus, der ein paar tausend auf der Uhr hat? Ja. Und da kam ich so auf die Idee, Maps to the Cashers Home. Ja. Und die habe ich so mit Golle besprochen. Wir sprechen halt öfter mal über so Dinge und er meinte, ja, das wird dann gleich so ein Schwanzvergleich und so und meins sieht so aus und meins sieht so aus. Mich fasziniert das irgendwie, das mal mit anderen Augen zu sehen, die Ja, Landkarte. ich weiß, was du meinst. Ich überlege gerade. Ja, ein Schwanzvergleich ist beim Cachen ja auch oft. Naja, dann ist es halt einer. Macht ja nichts. Man muss es ja nicht machen. Ich selber habe mir das. Ich gucke mir das na 3, 4 Mal. Na 3, 4 Mal höchstens. Aber so oft gucke ich es mir tatsächlich im Jahr schon mal an. Das heißt, ich exportiere meine Founds und schmeiße mir die auf Autoroute. Witzig finde ich weniger die Homezone, weil das ist ein einziger großer roter Klecks. Da ist nicht so viel zu sehen. Witzig finde ich so diese Linien zum Beispiel durch Skandinavien. So, letztes Jahr sind wir ja komplett rumgefahren, über Finnland wieder zurück. Ja, schön, da war ich auch einige Male in Und Schweden. dann siehst du so eine Linie, die komplett rot praktisch durch Skandinavien führt. Das ist cool. Also das finde ich richtig cool. Ich glaube, da habt ihr eine gute Idee. Wie gesagt, ich baue mir das im Moment selber mit Autoroute, aber wenn es das als Internetseite gäbe, wo man so seine eigenen GPX hochlädt und dass ich das angucken kann, dann wäre das auch mit Sicherheit was für Leute, die eben jetzt nicht die Ahnung haben, wie man es macht, was es ja Ja, da geben denkst du kann. jetzt ja sogar schon noch einen weiter. Guck, das ist sehr interessant. Ich habe einfach nur gedacht, ich mache meinen Account auf, gehe auf Karte Ja. und mache davon einen Screenshot und lade das irgendwo auf eine Webseite hoch. Ja. So, bei mir ist zum Beispiel ganz pragmatisch, ich habe fast alles weg, nur die Ja. Fragezeichen sind da. Ja, okay, wird bei mir so ähnlich aussehen, weil ich die Fragezeichen schon seit geraumer Zeit überhaupt nicht mehr mache. Ja, und in dem Zusammenhang kam Golle dann mit von wegen, ja, eigene Community machen und so. Aber eine Community machen bin ich irgendwie gar kein Freund von. Nee, Es gibt so. das glaube ich auch nicht, dass das funktioniert. Also dieses mit dem Bild hat einen Nachteil. Du hast dann ja immer nur eine Örtlichkeit. Ja, deine direkte, unmittelbare, Ja. sagen wir mal, plus 25 Homezone. Ja, aber ich kann dir so sagen, was ich persönlich auch viel interessanter fast noch finde, das europaweit zu sehen. Ja, also überhaupt deine generellen Founds auf einer Karte. Ja. Das mache ich, deswegen sage ich, das mache ich 3, 4 Mal im Jahr, dann exportiere ich mir die und dann gucke ich mir das auf Autoroute an, weil Autoroute einfach eine schöne Karte hat. Da kann man das gut drauf erkennen. Deswegen nehme ich jetzt Dann halt guck dir Autoroute. doch mal Q-Landkarte an. Ich bin sehr Fan geworden von Q-Landkarte. Okay. Das ist auch im Prinzip so Nerd-Software. Ja. Kommt auch von so Leuten, wenn man da im Wiki liest bei Q-Landkarte, dann sagt er, ich habe mir eines Tages mal überlegt, ich will das und das und das machen und Das da ist brauche ich jetzt ein Programm für. aber schon wieder mit Linien und allem. Also, mein Problem ist immer, was ich an Autoroute so liebe, dass das eine richtige Landkarte ist, wie es sie früher auf Papier gab. Ach Und wenn so, ich, sowas, wenn ja. ich meine Caches darauf schmeiße, dass das optisch immer noch übersichtlich bleibt. Und das kriegt Google nicht hin, das kriegt keiner hin. Das habe ich bisher nur mit Autoroute hingekriegt. Das ist also. Ja, also cool, Landkarte kann schon eine ganze Menge. Und ich habe jetzt, vor allen Dingen ist es plattformübergreifend, du kannst es auf Ja. PC, Mac und Linux. Ja. Und du kannst dir die Karte, ich habe jetzt mein Setup so, dass ich die Freizeitkarte von OSM nutze. Ja. Die habe ich auf dem Garmin und die habe ich in dem Programm. Ja. So, das heißt, ich habe die gleichen, in der Planung sozusagen, habe ich die gleiche Basis wie auf dem Gerät. Und da stehe ich schon ziemlich drauf, so im Sinne von Routenplanung. Ja, Das klar. mache ich relativ häufig, zu sagen, du kannst ja da einfach GPX-Dateien rein drag und droppen und dann sind die da. Und dann kannst du dir halt einen Weg zeichnen, Entfernungsmesser zeichnen und dann so gucken, oh, Na gut, 5 km oder sowas. die Wege zeichnen die mir nicht ein, aber ansonsten mache ich genau das, nämlich auch mit Autoroute. Das hat eine GPX-Import-Funktion. Dann vergebe ich, das Einzige, was ich per Hand tatsächlich mache, ist das Vergeben von Icons, damit ich Und erkenne, was ist ein Multi und so weiter. das ist ein Microsoft-Programm oder was? Ja, genau, das kostet irgendwie 29,95 oder was. Also da reden wir jetzt wirklich nicht von so viel Geld. Also ja, das kostet was, aber es ist jetzt auch nicht so teuer. Also das mit dem Landkarte.org gucke ich mir mit Sicherheit auch mal an. Also ich gucke mir da immer wieder mal die Sachen an. Bloß wie gesagt, auf Google fand ich es völlig unübersichtlich. Auf der Garmin-Karte finde ich es auch nicht so richtig begeisternd. Kriege ich hier gerade wieder Props von Golle im Chat. Ja. Ja. Der sucht noch Ja. mehr raus. Ja. Also das Q-Landkarte finde ich sehr geil. Das, wie gesagt, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Das ist nicht Ich habe das Übliche. dann zwangsläufig hier mit diesem Garmin, wie heißt das, Basecamp rumgemacht. Ja, das, Boah, ach gibt's, nee. boah, selbst auf Mac hier Ja. so schwerfällig schwierige Software, die ich, wenn sich so eine, also ich. Schreckliche GUI, ja. Ja, eine Usability, Ja, die ist ja. ja echt im Waldrennen, im wahrsten Unbenutzbar, Sinne. ja, gebe ich dir absolut recht. Also was für mich auch so total im Fokus steht, ist so einfach eine Usability. Wenn ich Webseiten mache, dann müssen die funktionieren, Ja, die und müssen eine einfach sein. Nachricht transportieren, was will der Kunde sagen Ja, klar. und sowas. Also das ist, ja, Basecamp grausam. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Keine Frage. Und das mit dem Routenzeichnen ist super. Also Tracks und so, ein bisschen gewöhnungsbedürftig zum Reinkommen. Aber Ja, ich. wie gesagt, das ist bei Autoroute selbst das ist, also ich brauche im Prinzip echt nur die Caches miteinander verbinden und auf der Straße legt er die Routen von alleine. Das ist also, das ist schon ziemlich cool. Wenn ich hier jetzt mal auch Favoritenpunkte vergeben könnte, ist Q-Landkarte. Finden Sie die besten Gras- und Ladenflächen? Fladenflächen, Ja, ja. das habe ich auch gelesen. Beste Aussage im Chat heute hier. Wobei ich muss auch sagen, ich habe den Chat jetzt nicht die ganze Zeit gelesen. Nein, Ich muss ich halt. habe ihn immer ein bisschen im Auge. Also das meiste haben wir, glaube ich, mitgekriegt. Man muss auch einfach einen Weg dazwischen finden. Man kann jetzt nicht nur den Chat lesen, sondern dann wird das Gespräch holperig. Ich bin für heute sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen. Also dürfte eine Das freut Sendung uns. sein, die Leute ausreichend gut fanden. Irgendwo habe ich schon was von der Knaller gelesen, siehst du. Das freut mich. Also, wie gesagt, mir ist das, das muss Spannung, Spaß und Spiel bleiben. Ja. Also, selbst wenn man, ich verstehe das ja auch, wenn man wie du irgendwie 9000 oder was auf der Uhr hat, ey, dann ist das halt nicht mehr jeder Cache so das Ding. Ja, Und das ist auch tatsächlich nicht zum Gehen. Ja. ja, klar, dann machst du das aber selbst, wenn dich das irgendwie, wenn du das scheiße finden würdest, dann würdest du es ja nicht mehr machen. Wenn dich das nervt Nee, oder was. nee, also das auch gar nicht, um Gottes Willen, sondern es ist ja auch heute noch so, dass ich immer noch an Dosen komme, wo ich davor stehe und sage, boah. Also ist Ja. einfach. Es gibt auch dafür super fantastische Caches, wo alle sagen, das muss man gemacht haben, wo ich denke, ja, macht man. Ich glaube, ich bin so ein bisschen Cache-alt. Ich habe einfach keine Lust mehr, 5 Stunden kriechend im Dreck Ja, klar. an Bäumen hochzukrabbeln. Ja, das macht ja auch Spaß machen, aber ist halt nicht mehr so meins. Ja, das hast du ja, ich meine, es ist ja auch zwangsläufig in der Natur. Also das ist egal, was du machst. Das geht mir beim Skateboardfahren genauso. Das, ich habe mit 12 angefangen, jetzt bin ich 33. Ja, ich fahre jetzt, im Moment fahre ich nicht viel, obwohl wir eine eigene Rampe haben, ich Miete für die Rampe zahle und alles. Jetzt aber ist zweite Kind gekommen und alles, na und, das ist halt eine Phase. Ja, klar. Da ist auch so eine Sache, Das finde ich bei Geocachen auch. Da heißt es oft, ja, wenn du nicht mehr Skateboard fährst, bist du kein Skater. Das ist aber Unsinn. Du hast eine Einstellung und so einen Lifestyle im Kopf, den kriegst du da nicht mehr raus. Egal, ob du Skateboard fährst oder nicht. Ja, das denke ich mal schon. Beim Geocachen hätte ich eher das Problem, wenn ich jetzt aufhören würde. Ja, wenn du jetzt aufhören würdest, dann würdest du doch trotzdem noch überall Verstecke sehen. Ja, aber ich könnte in 3 Monaten nicht mehr ernsthaft darüber mitreden, was die Leute beschäftigt und was nicht. Dafür ändert sich einfach zu oft und zu viel, auch vor allen Dingen die Nee, das ist doch Problematiken. Quatsch. Nee, nee. Doch, es ist so. Nee, Doch, ich merke nee, das jetzt eine schon. Dose finden verändert sich nicht. Doch. Absolut. Nee. Doch, machen Leute, ich kann dir das so, wir können zusammen Lost Place mal abgehen, den ich vor 5 Jahren gemacht habe. Ja gut, ein Lost Place ist aber auch schon wieder Nein, ein ich meine die Verstecke, Spezialfall. ich meine noch nicht mal die Örtlichkeit. Und wir machen Ach den so. heute. Heute gibt es dann an jeder Station, findest du irgendwas, mit dem du dann noch irgendwas machen musst. Und dann Ach musst du so, vielleicht ja, noch diese. was Zweites finden. Und früher war das ganz anders. Also nicht besser und nicht schlechter, sondern Diese ganz technische anders. Weiterentwicklung, Nicht ja. technisch. Nein, nein, nein, nein. Der Ansatz ist ein völlig anderer. Ja gut, oder Technik im Sinne von Aufgabe, ja. Nein, also pass auf. Ja. Ich meine, was ich meine ist zum Beispiel, früher gab es so drei, vier große hier, Cosmic Bob, Wikiewicz und noch ein, zwei, die hier Lost Places geschickt haben. So, die hatten dann meistens 7, 8 Stationen, die sehr knackig waren, die dann aber dich durch das gesamte Gelände führten, die die wichtigsten oder schönsten Dinge zeigten. Aber an den Stationen hast du halt einen Zettel gefunden, wo der nächste Platz ist, so Genau, grob ja, gesagt. old school Genau, halt, ja. und heute kommst du dann hin und dann musst du mit Schwarzlicht und Strom und über Kopf hängen und dann Ja, musst du genau, noch im drei Hauptstadt, Sachen an ja. der ersten Station finden. Und das sind alles so Sachen, wo ich sage, das ist nicht besser und nicht schlechter, aber für mich ist es nicht mehr mein Geschmack. Ich möchte auf dem Lost, jetzt mal als Beispiel Lost Place, das gilt auch für andere Sachen. Ich möchte auf dem Lost Place so eine Mischung haben zwischen Cachen, aber auch gucken, mich umgucken und nicht immer nur suchen, suchen, suchen, damit ich in 8 Stunden das überhaupt schaffen kann, 3 Telefonjoker brauche und. Ja, Und deswegen, wenn ich jetzt 3, 4 Monate nicht mehr dabei bin, ganz ernsthaft, es ändern sich irgendwelche Problematiken. Umweltschutz war vor 2 Jahren, hat da keine Sau nachgefragt. Und wenn du dann aber. eine Weile rausbrichst, dann bist du in meinen Augen, für meinen Geschmack, einfach nicht genug in der Thematik, um darüber zu podcasten. Ich nenne mich Ja, vielleicht noch gut, Kescher okay, und so, wenn. ja, aber Ja, gut, wenn du jetzt so weit gehst und sagst, um zu podcasten, das das ist meine ich ja, richtig. das Da meine ich bist du damit. nicht mehr auf der Höhe der Ja. Zeit. Und bist nicht mehr State of the Art, wenn man Richtig. so will. Ja. Richtig. Deswegen mache ich Aber durchaus die auch mal Sache an Caches. sich, eine Dose finden, bleibt die gleiche. Ja. Ja, wenn du jetzt weggehst, wenn man bei einem Tradie bleibt, einen Multi, das sehe ich wohl auch so, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber das ist einfach eine Weiterentwicklung. Das hast du überall, eine Weiterentwicklung, das ist einfach Ja, Fortschritt, klar. Ich ne? meine das auch nicht negativ oder so. Ne? Also du hast schon recht, wenn es jetzt rein, dann bin ich immer noch Geocacher, ja, aber ich könnte tatsächlich jetzt nicht mehr einen Blog oder Podcast, also ich, das gilt jetzt nur für mich, Ja, nicht, dass sich ja, jetzt wieder irgendeiner auf Füße getreten fühlt. Da wäre es dann so. Oh mein ja. Gott, jetzt gehen sie alle her, du. Können wir hier Late-Night-Runde machen? Ja, Also. ich sehe gerade, Z-Mahlzeit hat sich auch schon abgemeldet. Nee, Late Night geht nicht. Weil Aber du willst jetzt nur auf ein Event. wollte ich gerade sagen, jetzt führe ich das nämlich auch langsam zu Ende, weil das Event möchte ich heute noch besuchen, das liegt mir schon ein bisschen am Herzen. Ja, ich muss auch noch auf ein Event, ohne Punkte allerdings zum Heute noch? Skateboard fahren. Ach so, okay. Ja, weil hier ist immer unser Heiligmorgen-Event. Ja, guck, und bei uns Ist ist jedes es Jahr. heilig skaten, ja. Ja, siehst du, ist ja ähnliche Variante. Obwohl wir haben dieses Jahr jetzt schon, ich glaube, über 100 Anmeldungen. Also Ja. Wahnsinn. Ob ich da jetzt noch hinfahre, weiß ich nicht. Ja, da ich musste mich schon rausreden, dass ich nicht komme. Da habe ich halt gemeint, hey, ich bin bei so einem Podcast live und so und ach geil. Und da hatte ich eine gute Ausrede. Die hilft dir dann jetzt gleich nicht mehr weiter. Ich glaube, Ja, wir haben wenn. ja auch alles durch. Also wir wollen es ja auch nicht übertreiben hier. Nein, nein, nein. Es Ach, muss ja das noch ist. Platz nach oben bleiben. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, von alleine wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, ich muss beim Schweigende Mehrheit mitmachen. Dafür bin ich ja da, die Leute zu fragen. Der Anstoßer, danke ich dem Golle auch. Das hat Spaß gemacht, auch thematisch mich damit mal auseinanderzusetzen. Jetzt nur so auf blauen Dunst hätte ich auch nicht loslegen wollen. Nee, war, also da habe ich auch ganz verschiedene. Manche rufen tatsächlich ohne Vorbereitung an und dann machen wir den Fragekatalog durch. Das ist alles okay. Ich fand's heute wieder klasse. Also für mich ist es immer wieder ein Erlebnis, gar keine Frage. Also von daher, das passte schon alles. Schön, schön, schön. Ja. Ich melde dir vielleicht einfach nochmal meine Notes hier, vielleicht auch meine Emo-Listen und hier so ein Scheiß. Mal gucken, ob ihr das veröffentlichen wollt. Nee, die hattest du doch in dem Chat mit drinne. Ja, gut, wenn das die, da die nicht schreibt, verloren geht. Nee, die schreibt der Interceptor mir immer mit. Der ist Wahnsinn, der Typ. Ich kriege immer 5 Minuten nach Ende der Sendung tatsächlich meine Shownotes fertig. Es ist ja tatsächlich jetzt so. Jetzt ist er ja schon weg. Ach nee, er ist nee, noch nicht nee, weg. Nee, nee, nee, der ist noch da. Ja, komm, dann gibt's noch einen hier, die Kackdosen. Da fahre ich jeden Tag dran vorbei. Morgens und abends auf der Autobahn gegenüberliegende Raststätten. Ich fahre jeden Tag dran vorbei und jeden zweiten mache ich einen Abstecher. Lässt liegen, ja. Ich bin dann, wenn, muss es auch passen. Da habe ich keinen Bock, dass mir der LKW-Fahrer noch zuguckt und irgendwie so, da habe ich so eine ziemliche Anti-Muggel. Ja. Da bin ich auch, da muss es halt passen. Ja, klar. Und bei den Dingern, das ist so eine Kackdose. Ich weiß genau, wo sie sind. Jedes Mal morgens parkt davor ein LKW quer auf 5 Parkplätzen. Das ist der Owner. Ja, und das sind die Kackdosen, ey. Mann, die regen mich auf. Aber die hole ich mir auch noch irgendwann. Also die laufen noch weg. Gut. Nee, siehst du, hat er auch noch mit aufgenommen. Shownotes sind draußen. Yeah, ey, wir müssen schon zumachen hier. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt auch 2,5 Stunden rum, das reicht. Das reicht. Aber ich danke dir. War, wie immer, interessanter Gast, hat Spaß gemacht. Wir haben die 2,5 Stunden, glaube ich, gut gefüllt. Sonst wären ja nicht immer noch welche im Chat. Man muss sich ja mal überlegen, dass die uns jetzt seit 2,5 Stunden zuhören. Von daher siehst du, kann es nicht so schlecht gewesen sein. Freut mich. Hat aber wirklich Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe da auch ein bisschen reingehört, um zu gucken, was du so für ein Typ bist und so. Ja, das kann ich, muss ja ein bisschen vorbereiten. Ja, natürlich. Dann grüß schön auf dem Event. Mach viel Spaß. Ich. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen guten Abend. Ne? Sag nochmal vielen Dank, hat wirklich Spaß gemacht. Das sage ich nicht nur so. Freut mich, hätte ich auch nicht gedacht, dass du es einfach so sagst. Alles klar, dann schönen Abend noch. Jo, okay. Ja, bis dann. Ciao. Tschüssi. So. Ja, das war wirklich, fand ich, spannend, auch wenn wir jetzt vielleicht Cashen wieder ein bisschen im Hintergrund hatten. Ich hoffe, es haben alle überlebt und es hat allen gefallen. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Ich staune immer wieder. Und jetzt werde ich mich langsam mal hier aufmachen zum Event. Ciao und frohe Weihnachten. Einfach mal 2, 3 Tage über keinen und niemanden schimpfen und alle lieb haben. Ciao. Boah, und soll ich euch jetzt mal echt ein Hauptproblem nennen? Ich muss auf den Pott. Aber es war echt spannend. Es hat echt Spaß gemacht. Boah, so muss es eigentlich sein. Also, war echt ein cooler Abend. Und ich freue mich, die Shownotes sind auch schon da. Da fällt mir auch nichts so ein. Obwohl, die Konserve wird diesmal etwas später kommen. Ich muss es euch leider so sagen. Ne? Weil jetzt fahre ich direkt zum Event. Und ja, schau mal, was da los ist. Ich danke euch auch in der Konserve fürs Zuhören. Ihr wisst das selber. Das funktioniert nur, wenn so viele zuhören. Nur dann macht es richtig Spaß. Also. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ciao.